Teil 8 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 5. Aweysha. Jedes Jahr am 18. Mai, zum Fest des heiligen Johann von Nepomuk, des Schutzpatrons von Böhmen, pflegte, angeordnet vom Hausherrn selbst, im Erdgeschoss des Palais Elsenwanger ein großes Gesindeessen stattzufinden, dem nach uralter Hradschiner Sitte die Herrschaft in eigener Person vorzusitzen gedachte. In dieser Nacht, beginnend Punkt 8 Uhr und abschließend mit dem letzten Schlag der 12. Stunde, galten alle Standesunterschiede zwischen Herr und Diener als aufgehoben. Man aß und trank gemeinsam, redete einander mit »Du« an und gab sich die Hand. Wo ein Sohn im Hause war, musste dieser die Herrschaft vertreten, wo nicht, da oblag die Pflicht der ältesten Tochter. Baron Elsenwanger fühlte sich seit dem Erlebnis mit dem Mondsüchtigen so angegriffen, dass er seine Großnichte, die junge Komtesse Polyxena, hatte bitten lassen, seine Stelle einzunehmen. »Weißt, Xenal«, hatte er, als er sie in seinem Bibliothekszimmer, umgeben von zahllosen Büchern, von denen er in seinem Leben auch nicht ein einziges jemals berührt hatte, vor einem Schreibtisch sitzend empfangen hatte, einen Strickstrumpf in der Hand und die Nadel dicht ans Licht einer Kerze haltend, wenn ihm eine Masche entfallen war, »weißt, Xenal, ich hab halt gemeint, du bist eh so gut wie meine Tochter, und es sind ja auch lauter bewährte Leut. Und wennst nachher schlafen willst und nöt erst so spät nach Hause gehen, dann schlafst halt im Gastzimmer. Geld, Xenal?« Polyxena lächelte geistesabwesend und wollte, nur um irgendetwas zu sagen, erwidern, dass sie sich bereits ihr Bett ins Bilderzimmer habe stellen lassen, erinnerte sich aber noch rechtzeitig, welche Aufregung ein solcher Entschluss bei ihrem Onkel hervorrufen müsste, und schwieg. Wohl eine halbe Stunde noch saßen sie wortlos in dem dämmerigen, dunklen Zimmer einander gegenüber, er in seinem tiefen Ohrensessel, ein gelbes Wollknäuel zu seinen Füßen, und alle paar Minuten qualvoll aus tiefster Brust aufseufzend, als wolle ihm das Herz brechen. Sie, zurückgelehnt in einem Schaukelstuhl, unter vergilbten Folianten, eine Zigarette rauchend und mit halbem Sinn auf das leise, eintönige Klirren seiner Stricknadeln horchend. Dann sah sie, wie seine Hände plötzlich innehielten, den Strumpf fallen ließen und er selbst fast unmittelbar darauf mit vornübernickendem Kopf in den totenähnlichen Schlaf des Alters versank. Ein unerklärliches Gemisch aus körperlicher Müdigkeit und innerem, immerwährendem Verzehrtsein von irgendwas, für das sie keinen Namen wußte, hielt sie in ihrem Sessel gebannt. Einmal beugte sie sich schon vor und wollte aufstehen. »Vielleicht wird es besser sein, wenn ich das Fenster öffne und kühle Regenluft hineinlasse. Der Gedanke, der alte Mann könne darüber aufwachen und wieder irgendein ödes Greisengespräch mit ihr beginnen, lähmte ihren Entschluss. Sie sah sich in dem fast nur mehr von dem schwachen Schein der Kerze erhellten Zimmer um. Ein dunkelroter Teppich mit langweiligem Girlandenmuster bespannte den Boden. Jede Arabeskenschlinge kannte sie auswendig, so oft hatte sie als kleines Mädchen darauf gespielt. Jetzt noch fühlte sie den mürben Staubgeruch im Hals, der davon ausging, und sie, wie viele, viele Male, zu nervösem Weinen gebracht und so manche Stunde ihrer Kindheit vergiftet hatte. Und dieses ewige, jahrelange »Xenal, gib sie acht, dass sie sich keine Fleckerl nicht ins Kleiderl macht«, das Morgenrot ihrer frühesten Jugend war grau darunter geworden. Voll Hass zerbiß sie ihre Zigarette und warf sie weit von sich. Wie ein beständiges Hin- und Herflüchten, von einem Ort der Trostlosigkeit zum andern, kam ihr die Zeit ihrer Kindheit vor, wenn sie jetzt daran zurückdachte, qualvoll erinnert durch den Anblick der langen Reihen stockfleckiger Bücher, in denen sie einst in der vergeblichen Hoffnung, ein Bild darin zu finden, so oft geblättert hatte. Wie das verzweifelte Umherflattern eines jungen Singvogels war es gewesen, der verirrt in einem alten Gemäuer, verschmachtend nach einem Tropfen Wasser sucht. Eine Woche nach Hause in das trübselige Schloss ihrer Tante Zahradka, dann über einen qualvollen Sonntag hierher und wieder zurück. Sie blickte lange und nachdenklich zu ihrem alten Onkel hinüber, dessen welke, blutleere Augenlider so fest geschlossen waren, dass sie sich gar nicht vorstellen konnte, er würde sie je wieder aufschlagen. Jetzt wußte sie auch mit einem Mal, was sie an ihm so hasste, an ihm und an ihrer Tante, trotzdem die beiden ihr nie ein böses Wort gesagt hatten. Es war der Anblick ihrer schlafenden Gesichter gewesen. Auf ein winziges Erlebnis, scheinbar belanglos wie ein Sandkorn, in ihrer frühesten Kindheit ging es zurück. Sie hatte in einem Bettchen gelegen, kaum 4 Jahre alt, und war plötzlich erwacht, vielleicht im Fieber, vielleicht gewürgt von einem angstvollen Traume, hatte geschrien, aber niemand kam, hatte sich aufgerichtet, und da saß ihre Tante mitten im Zimmer, schlafend, so tief und bewusstlos schlafend, dass kein Rufen sie erwecken konnte. Die ringförmigen Schatten der Brillengläser um die Augen wie ein toter Geier und im Gesicht ein versteinerter Ausdruck unversöhnlichster Grausamkeit. Und von da an hatte sich in dem Kindergemüt ein unbestimmter Abscheu vor allem festgesetzt, was irgendwie dem Abbild des Todes glich. Anfangs war es lange eine unbestimmte Furcht vor schlafenden Gesichtern gewesen, dann später wuchs es aus in einen dumpfen, instinktiven Hass, in einen Hass gegen alles Tote, Blutleere, so tief, wie es nur in einem Herzen Wurzeln fassen kann, in dem eine Lebensgier schlummernd niedergehalten seit Geschlechtern nur auf einen günstigen Augenblick lauert, um einer Lohe gleich hervorzubrechen und das ganze Dasein im Nu in Brand zu setzen. Greisentum hatte sie umgeben, solange sie sich erinnern konnte. Greisentum des Leibes, des Denkens, des Redens, des Handelns, Greisenhaftigkeit in allem, was geschah. Bilder von Greisen und Greisinnen an den Wänden, die ganze Stadt und die Straßen und die Häuser greisenhaft, verwittert, gefurcht, sogar das Moos an den uralten Bäumen im Garten ein grauer Greisenbart. Und dann war die Erziehung im Kloster von Sacré-Cœur gekommen, anfangs wie ein helles Licht infolge des Ungewohnten, aber nur für kurze Tage, dann immer blasser und trüber werdend, weil zu weihevoll und ruhig, zu sehr wie ein müdes Abendrot, als daß sich nicht eine zum Raubtier geschaffene Seele heimlich zum Sprung geduckt hätte. Dort im Kloster fiel das Wort Liebe zum ersten Mal. Liebe zum Erlöser, den Polyxena stündlich vor Augen hatte, ans Kreuz genagelt, mit blutigen Malen, blutender Brustwunde und blutigen Tropfen unter der Dornenkrone. Liebe zum Gebet, in dem zur Sprache wurde, was gleichzeitig ihr vor Augen stand. Blut, Märtyrertum, Geißelung, Kreuzigung, Blut, Blut. Dann die Liebe zu einem Gnadenbild, in dessen Herzen 7 Schwerter staken, blutrote Ampeln, Blut, Blut. Und das Blut als das Sinnbild des Lebens wurde die Inbrunst ihrer Seele, fraß sich ein ins Innerste. Von all den jungen adeligen Mädchen, die im Kloster von Sacré-Cœur erzogen wurden, war sie bald die inbrünstigste, aber auch die brünstigste, ohne es zu wissen. Das bisschen Französisch, das bisschen Englisch, das bisschen Musik und Geschichte und Rechnen und all das andere, sie begriff es kaum, hatte es im nächsten Augenblick vergessen. Nur die Liebe blieb haften, aber die Liebe zum Blut. Lange ehe sie Ottokar kennengelernt, war sie aus dem Kloster nach Hause zurückgekehrt. Und als die fast vergessene Greisenhaftigkeit sie abermals umhüllte, wie etwas zu neuer Gegenwart Wiedererwachtes, da schien ihr das, was sie so lange mit heißester Liebe umfangen, das Märtyrerschicksal des Erlösers, langsam in eine Vergangenheit zu versinken, die noch tausend Jahre früher lag als all das Grabähnliche, das die Umgebung an sich trug. Nur das Blut in seiner Farbe des Lebens rieselte unablässig wie ein ewiger Quell hindurch von drüben her, aus der Zeit des Gekreuzigten, bis zu ihr, ein dünner, sickernder roter Faden. Und alles, was sie lebendig sah und jung, das verband sie unbewusst mit dem Begriff Blut. In allem, was schön war und sie anzog und mit Sehnsucht erfüllte, Blumen, spielende Tiere, quellender Frohsinn, Sonnenschein, junge Menschen, Duft und Wohlklang, alles tönte in dem Wort, das ihre Seele unablässig, unhörbar noch murmelte, wie aus dem unruhigen Schlaf, der dem Erwachen vorhergeht, in dem Wort Blut, Blut. Dann war eines Tages das Zimmer bei Elsenwanger aufgesperrt worden zu einem Bankett, in dem das Bild ihrer Urahne hing, der Gräfin Polyxena Lambua, und als sie es erblickte, mitten unter all den anderen, von denen die meisten ebenfalls ihre leiblichen Vorfahren waren, beschlich sie das unheimliche Gefühl, als sei es gar kein Gemälde einer Verstorbenen, sondern der Widerschein eines Wesens, das irgendwo in Wirklichkeit existieren müsse, viel lebendiger als irgend etwas, was sie je gesehen. Sie hatte gesucht, sich die Empfindung auszureden, aber sie kam immer wieder. Es hängt hier umgeben von lauter toten Gesichtern. Es wird wohl die Ähnlichkeit mit meinem eigenen Schicksal sein, die mich so unheimlich berührt, hatte sie sich gesagt, aber doch nie recht daran zu glauben vermocht. Aber das allein war es nicht. Die Sache verhielt sich anders, ging über ihr Begriffsvermögen hinaus. Das Bild, das dort an der Wand hing, war gewissermaßen sie selbst, so wie ein Samenkorn das Konterfei der Pflanze, die es dereinst werden soll, in sich trägt, verborgen den äußeren Sinnen und dennoch in allen organischen Einzelheiten klar umrissen. So hatte jenes Bild in ihr seit der Kindheit angehangen, war die vorbestimmte Matrize, in die ihre Seele hineinwachsen musste mit jeder Faser und Zelle, bis auch die kleinste Vertiefung der Form von ihr ausgefüllt würde. Die plötzlich erwachende, unterbewusste Erkenntnis, sich mit allen noch schlummernden und allen bereits offenbar gewordenen Eigenschaften selber erblickt zu haben, hatte das Gefühl hervorgerufen, das Gemälde ihrer Urahne sei lebendiger als irgendetwas, was sie je gesehen. Lebendiger als irgendetwas anderes in der Welt kann aber nur der Mensch sich selbst vorkommen. Sie kannte das Gesetz nicht, auf dem alles Magische beruht. Wenn zwei Größen einander gleich sind, so sind sie ein und dasselbe und nur einmal vorhanden, auch wenn Zeit und Raum ihr Dasein scheinbar trennen. Hätte sie es erkannt und erfasst, sie wäre fähig gewesen, ihr Schicksal bis ins Kleinste vorauszuwissen. Ähnlich wie das Bild auf Ottokar wirkte, so wirkte es auch auf sie. Nur wurde sie davon nicht verfolgt wie er, denn sie verwuchs allmählich damit und wurde es selbst. Und hätte sie als des Bildes lebendige Repräsentantin nicht auf Erden existiert, nie würde es Ottokar in Bann habe schlagen können. So aber war es mit der Zauberkraft ihres Blutes geladen, und das Seine witterte das Vorhandensein eines wirklichen lebenden Wesens und fühlte sich magnetisch zu ihm hingezogen. Als Polyxena später Ottokar im Dom traf, keine Macht der Welt hätte verhindern können, was damals geschehen war. Das Schicksal brachte nach ehernen Gesetzen zur Reife, was längst gesät war. Was im Körper als Form versiegelt und beschlossen gelegen, hatte sich in die Tat verwandelt, war aus Samenkorn zur Frucht geworden. Nicht sonst. Was der Weise mit dem Tier gemeinsam hat, niemals Reue zu empfinden über irgendwelche vollbrachte Tat, das kam auch über sie, als das Blut in ihr den Sieg davongetragen hatte. Die Unschuld des Weisen und die Unschuld des Tieres machen das Gewissen verstummen. Tags darauf war sie schon zur Beichte gegangen, mit klarer Erinnerung an das, was man sie im Kloster gelehrt hatte, dass sie tot umfallen werde, wenn sie eine Sünde verschweige. Und sie hatte tief im Innersten gewusst, sie werde verschweigen und trotzdem lebend stehen bleiben. Und sie hatte Recht behalten und dennoch geirrt. Das, was bis dahin ihr selbst geschienen, war tot umgefallen, aber ein anderes Selbst, das, das dem Bilde ihrer Urahne entsprach, nahm im selben Augenblick die Stelle des Ersten ein. Es ist nicht Zufall oder blinde Willkür, dass der Mensch die Aufeinanderfolge seiner Geschlechter mit dem Namen Stammbaum bezeichnet. Es ist in Wahrheit der Stamm eines Baumes, der nach langem Winterschlaf und nach so und so oft wechselnder Färbung seiner Blätter immer und immer wieder ein und dieselben Zweige treibt. Die tote Polyxena im Bilderzimmer war lebendig geworden und die Lebendige tot umgefallen. Sie lösten einander ab, und jede blieb schuldlos. Die eine verschwieg in der Beichte, was die andere hatte begehen müssen. Und jeder neue Tag lockte neue Knospen aus dem jungen Zweig des alten Baumes, neue und doch uralte, wie sie der Stammbaum von je hervorzubringen gewohnt war. In Polyxena verschmolzen Liebe und Blut zu einem einzigen, untrennbaren Begriff. Von einer süßen, wollüstigen Begierde gepeitscht, die die Greise und Greisinnen ihrer Umgebung für überspannten Wissenstrieb hielten, wandelte sie von da an auf dem Hradschin umher, von einer historischen Stätte, auf der Blut vergossen war, zur andern, von einem Märtyrerbild zum andern. Jeder graue, verwitterte Stein, an dem sie früher achtlos vorübergegangen war, erzählte ihr von Blutvergießen und Folterqual. Aus jedem Fußbreit Erde hauchte der rötliche Dampf. Wenn sie den erzenen Ring an der Kapellentür anfasste, an den sich König Wenzel angeklammert gehalten, bevor ihn sein Bruder erschlug, durchrieselte sie die Todesangst, die an dem Metall klebte, aber verwandelt in glühheiße, rasende Brunst. Der ganze Hradschin mit seinen schweigsamen, erstarrten Bauten war für sie ein redender Mund geworden, der ihr mit 100 lebendigen Zungen immer neue Begebnisse des Schreckens und Entsetzens aus seiner Vergangenheit zuzuflüstern wußte. Polyxena zählte mechanisch die Schläge der Turmglocke, die den Anbruch der 8. Stunde verkündeten, und ging dann die Treppe hinab in die Gesindestube. Ein alter Diener in gestreifter Jacke kam ihr entgegen, küßte sie auf beide Wangen und führte sie zu ihrem Sitz, zu oberst eines langen Eichentisches ohne Gedeck. Ihr gegenüber, am untersten Ende, saß der Kutscher des Fürsten Lobkowitz, ein junger Russe mit finsterem Gesicht und tiefliegenden schwarzen Augen, der nebst anderen Bedienten aus adeligen Häusern zu Gast geladen war, neben ihr, als Tischnachbar, ein Tartar aus der Kirgisensteppe, eine runde, rote, fesartige Kappe auf dem glattrasierten Schädel. Man sagte ihr, er sei Bereiter des Prinzen Rohan und ehemals Karawanenführer des Asienforschers Choma de Körös gewesen. Boena in Straßentoilette, einen alten Schmelzdeckel mit nickender Feder, ein Weihnachtsgeschenk der Gräfin Zaradka, über den aufgesteckten Zöpfen, trug die Speisen herein. Zuerst Rebhühner mit Kraut und sodann in Scheiben geschnittene Knödel aus schwarzem Mehl mit Powidl, zu Deutsch Zwetschgenmus. »Lass dir's schmecken, Polyxena, und iss und trink«, sagte die alte Köchin Elsenwangers und zwinkerte den jungen Spül- und Stubenmädchen ermutigend zu, die sich so dicht wie möglich um sie herumgesetzt hatten, wie um eine Glucke, der es obliegt, sie unter ihre Fittiche zu nehmen, falls es der adeligen Falkin am Ende doch einfallen sollte, aus ihrer Höhe raubgierig herabzustoßen. Anfangs lastete eine gewisse Befangenheit auf der Gesellschaft, die aus etwa 20 Männern, Frauen und Mädchen jeden Alters bestand, denn viele von ihnen war die Sitte, mit der Herrschaft zusammen an einem Tisch zu essen, neu, und sie fürchteten, beim Gebrauch der Messer und Gabeln irgendwelche Unschicklichkeiten zu begehen, aber Polyxena wußte sie rasch in eine ungezwungene Stimmung zu bringen, indem sie bald den einen, bald den andern in Gespräche verwickelte, an denen auch die übrigen teilnehmen konnten. Bloß Molla Osman, der Tatar, verzehrte schweigend mit den Fingern, die er alle Augenblicke in einer Schüssel Wasser abspülte, sein Mahl, und auch der finstere Russe ließ kein Wort hören und blickte sie nur von Zeit zu Zeit lange und durchdringend, fast hasserfüllt an. »Erzählt doch mal«, begann sie, als die Speisen abgetragen worden und die Chai- und Weingläser gefüllt waren. »Was ist eigentlich damals geschehen? Ist es wirklich wahr, dass oben ein Mondsüchtiger?« »Ja, freilich, euer Gnadenkomtesse«, fiel Boena eifrig ein, verschluckte sich infolge eines Rippenstoßes, den ihr die Köchin versetzte, und verbesserte rasch ihre Anrede. »Ja, freilich, Polyxena, ich hab ich's mit eigenen Augen gesehen. Es war furchtbar. Gleich wie sich der Brock angefangen hat zum Bellen, hab ich gewusst, genau wie der gnädige Herr Baron gesagt hat, Jesus Maria und Josef, no, und dann hat's ihm die Hände gerissen, und er ist es sich rundum dumm geflogen. No, wie soll ich sagen, wie ein feiriger Gockel, so gliehende Augen hat er gehabt. Wenn ich meinen Schottek«, sie griff nach einem Amulett, das sie am Halse trug, »nicht zum Glück bei mir gehabt hätt, ich glaub, ich wär heut eine Leich. So wild hat er mich angeschaut. Und dann hat's ihm über die Taxishecken geschmissen, und er ist es sich runtergeflogen. Jako, Jakots Raru, wie aus'm Rohr. Pan Lukota«, sie wandte sich an den greisen Kammerdiener, »ist es sich Zeuge.« »Blödsinn«, murmelte der Alte und schüttelte unwillig den Kopf. »Es war alles ganz anders.« »No, natierlich. Jetzt auf einmal sagen Sie wieder, Sie sind sich nicht zeigungsfähig, Pane Lutoka«, ereiferte sich Boena, »aber gefürcht haben Sie sich doch.« »Was? Durch die Luft ist er geflogen?« fragte Polyxena ungläubig. »Anno, Prosim, bitchen, ja.« »Wirklich frei geschwebt? Prosim.« »Und glühende Augen hat er gehabt? Prosim.« »Und dann, höre ich, soll er sich in Gegenwart meiner Tante und meines Onkels und der übrigen Herren sowie verwandelt haben? Anno, Prosim, ganz lang und dünn wie ab Besenstiel ist er sich geworden«, beteuerte Boena. »Ich hab ich's durch Schlüsselloch«, verlegen hielt sie inne, denn sie fühlte, dass sie sich verschnappt hatte. »No ja, freilich, weiter hab ich nix gesehen, ich war ja nicht dabei. Die gnädige Frau Gräfin hat mich doch zur bämischen Liesel.« Ein neuerlicher Rippenstoß seitens der Köchin schloss ihr vollends den Mund. Eine Weile schwiegen alle betreten. »Wie heißt der Mann eigentlich?« fragte der Russe halblaut seinen Nachbar. Der Angeredete zuckte die Achseln. »Zrückertlo, soweit ich weiß«, antwortete Polyxena statt seiner. »Ich denke, er wird ein fahrender Komödiant von der Fitlowaka vom Jahrmarkt sein.« »Ja, so nannte man ihn.« »Du glaubst also, er heißt anders?« Der Russe zögerte. »Ich weiß nicht.« »Aber ein Komödiant ist er doch, nicht wahr?« »Nein, bestimmt nicht«, ließ sich der Tatar vernehmen. »Du kennst ihn? Sie kennen ihn, Pane Moller?« riefen alle durcheinander. Der Tatar hob abwehrend die Hände. »Ich habe ihn nur einmal gesprochen, aber ich glaube, ich irre mich nicht. Er ist das Werkzeug eines Evli.« Das Gesinde starrte ihn ratlos an. »Ich weiß, hier in Böhmen kennt man das nicht, aber bei uns im Osten ist es gar nicht so selten.« Und von Polyxena aufgefordert, die Sache näher zu erklären, erzählte er in kurzen Sätzen, jedes paar Worte vorher im Geiste aus seiner Muttersprache ins Deutsche übersetzend, »Ein Evli ist ein Fakir-Zauberer. Ein Fakir-Zauberer braucht einen Mund, sonst kann er nicht reden. Darum wählt er sich den Mund eines Toten, wenn er reden will.« »Du glaubst also, der Zrcadlo ist ein Toter?« fragte der Russe mit allen Anzeichen plötzlicher Aufregung. »Ich weiß nicht. Vielleicht ist er ein Halb?« Fragend wandte sich der Tatar an Polyxena. »Wie sagt man das? Ein Halb? Ein Scheintoter?« »Ja, ein Scheintoter. Wenn der Evli durch den Mund eines anderen reden will, geht er zuerst aus sich selbst heraus und dann in den anderen hinein. Das macht er so.« Einen Augenblick dachte der Tatar nach, wie er es am besten erklären solle. Dann legte er sich den Finger auf die Stelle oberhalb des Zwerchfells, wo die Rippen mit dem Brustbein verbunden sind. »Hier sitzt die Seele. Die zieht er hinauf.« Er zeigte auf seine Gurgel und dann auf die Nasenwurzel. »Erst hierher, dann dorthin. Dann verlässt er seinen Körper mit dem Atem und geht in den Toten ein, durch die Nase, durch den Hals, in die Brust. Wenn der Leib des Toten noch nicht zerstört ist, steht der Tote auf und ist lebendig, aber er ist dann der Evli.« »Und was geschieht unterdessen mit dem Evli selbst?« fragte Polyxena gespannt. »Der Körper des Evli ist wie tot, solange sein Geist in dem anderen ist. Ich habe oft Fakire und Schamanen gesehen. Sie sitzen immer wie tot. Das kommt, weil ihr Geist in anderen ist. Man nennt das Aveisha. Aber ein Fakir kann auch Aveisha mit lebenden Menschen machen. Nur müssen sie schlafen oder müssen betäubt sein, wenn er in sie eintritt. Manche, besonders Abgeschiedene, die zu ihren Lebzeiten einen sehr starken Willen gehabt haben oder noch eine Mission auf der Erde erfüllen sollen, die können sogar in wache Lebendige eintreten, ohne dass diese es merken, aber meistens benutzen auch sie die Körper von Scheintoten oder Lebendigen, wie zum Beispiel den Zrcadlo.« »Warum schaust du mich so an, Sergej?« Der Russe war bei den letzten Worten aufgesprungen, hatte einen schnellen Blick mit einem der anderen Bedienten gewechselt und hing förmlich an den Lippen des Tataren. »Nichts, nichts, Moller, ich staune bloß.« »Bei mir daheim«, fuhr der Tatar fort, »kommt es oft vor, dass ein Mann, der bis dahin ganz ruhig gelebt hat, plötzlich nicht mehr weiß, wie er heißt, und wegwandert. Dann sagen wir, ein Evli oder ein Schamane hat von seinem Körper Besitz ergriffen. Die Schamanen sind Ungläubige, aber sie können dasselbe wie die Evlia. Das Aveishatum hat mit dem Koran nichts zu tun. Wenn wir früh aufwachen und fühlen, dass wir nicht ganz so sind wie vorher abends beim Schlafengehen, so fürchten wir, dass ein Abgeschiedener in uns steckt, und atmen heftig ein paar Mal aus, um wieder frei zu werden.« »Warum, glaubst du, wollen denn die Toten in die Körper der Lebenden eindringen?« fragte Polyxena. »Vielleicht, um zu genießen, vielleicht, um etwas auf der Erde nachzuholen, was sie zu tun versäumt haben, oder, wenn sie grausam sind, um ein großes Blutbad anzurichten.« »Da wäre es ja möglich, dass der Krieg...« »Gewiss«, bestätigte der Tatar, »alles, was die Menschen gegen ihren Wunsch tun, kommt aus dem Aveisha her, ob so oder so. Wenn die Menschen eines Tages übereinander herfallen wie die Tiger, meinst du, sie täten es, wenn nicht irgendwer Aveisha mit ihnen gemacht hätte?« »Sie tun es, denke ich, weil sie, nun, weil sie eben begeistert sind für irgendetwas, für eine Idee vielleicht. Nun, das ist doch Aweysha. Also ist Begeisterung und Aweysha dasselbe? Nein, zuerst kommt Aweysha. Daraus entsteht dann Begeisterung. Man merkt meist nicht, wenn jemand Aweysha mit einem macht. Aber die Begeisterung, die fühlt man, und daher glaubt man, dass sie in einem von selbst entstanden ist. Weißt du, es gibt verschiedene Arten Aweysha. Manche Menschen können Aweysha mit anderen machen, bloß indem sie eine Rede halten. Aber es ist doch immer Aweysha, bloß mehr Natürliches. Mit jemandem, der sich nur auf sich selbst verlässt, kann kein Mensch auf der Welt Aweysha machen, auch nicht ein Evli oder ein Schamane. Und du meinst, weil ein Evli mit uns Aweysha gemacht hat, ist der Krieg entstanden? Der Tatar schüttelte lächelnd den Kopf. Oder ein Schamane? Wiederum Kopfschütteln. Also, wer sonst? Molla Osman zuckte die Achseln. Polyxena sah ihm an, dass er nicht reden wollte. Seine ausweichende Antwort, wer nur an sich selbst glaubt und nachdenkt, ehe er handelt, mit dem kann keine Aweysha machen, bestärkte sie darin. Du bist Mohammedaner? Nein, nicht ganz. Du siehst, ich trinke Wein. Der Tatar hob sein Glas und trank ihr zu. Polyxena lehnte sich zurück und studierte schweigend seine ruhevollen Züge. Ein rundes, glattes Gesicht, frei von jeder Leidenschaft oder Erregung. Aweysha, was das für ein sonderbarer Aberglaube ist. Sie nippte an ihrem Chai. Was er wohl sagen würde, wenn ich ihn fragte, ob auch Bilder Aweysha machen können? Ach was, er ist ja doch nur ein Stallknecht. Und sie ärgerte sich, dass sie ihm so lange zugehört hatte, ärgerte sich mehr und mehr, je klarer ihr wurde, dass sie sich noch niemals mit irgendeinem ihrer Verwandten auch nur annähernd so interessant unterhalten hatte, fühlte sich wie an ihrer Rasse beleidigt. Sie kniff die Augen halb zu, damit er nicht merkte, dass sie ihn ununterbrochen beobachtete. »Wenn ich ihn in meiner Gewalt hätte, ich ließe ihm den Kopf abschlagen«, wollte sie sich in eine Art Blutrausch hineinreden, um ihren gekränkten Hochmut wieder aufzurichten. Aber es gelang ihr nicht. Das Gefühl der Grausamkeit allein konnte in ihr nicht aufsteigen, wenn es nicht mit Liebe oder Wollust gepaart war, und beides prallte von dem Tataren ab wie an einem unsichtbaren Schild. Sie blickte auf. Ein Teil der jüngeren Dienerschaft hatte sich während ihres Zwiegesprächs mit dem Asiaten im Hintergrund des langgestreckten Zimmers zusammengescharrt und unterhielt sich halblaut, aber anscheinend im höchsten Grade erregt. Ein paar Worte flogen zu ihr herüber. »Das Proletariat hat nichts zu verlieren als seine Ketten.« Der Bediente, den der Russe vorhin so vielsagend angeblickt hatte, führte das Wort. Er war ein junger Mann mit stierem Blick, offenbar ein Prager Tscheche, tat äußerst belesen und warf mit sozialistischen Zitaten nur so um sich. »Besitz ist Diebstahl.« Dann längeres Gemurmel, in dem der Name Jan Zitzka immer wieder vorkam. »Das ist doch alles hirnverbrannter Unsinn«, zischte ein anderer hinein, nur mit Mühe den Flüsterton einhaltend, und drehte sich, wie um seinem Ärger Luft zu machen, auf dem Absatz einmal um seine Achse. »Kurz und klein werden wir geschossen, wenn wir nur mucksen. Maschinengewehre, Maschinengewehre!« Es brachte keine Wirkung hervor, was er sagte. Immer schien der Russe eine Erwiderung zu wissen. Das Schlagwort Jan Zitzka blieb beständiger Refrain. Plötzlich fiel der Name Ottokar Vondrejk. Polyxena hatte ihn deutlich gehört. Es war ihr durch Mark und Bein gefahren. Sie beugte sich unwillkürlich vor, um genau zu verstehen, was man da verhandelte. Der Russe bemerkte ihre Bewegung und machte den andern rasch ein Zeichen, worauf diese sofort das Gespräch abbrachen und sich so unauffällig wie möglich auf ihre Plätze begaben. »Warum tun sie das?« überlegte Polyxena. Instinktiv fühlte sie, dass es sie und ihre Kaste betraf, was da gesprochen worden war. Wenn's bloß Unzufriedenheit mit den Löhnen oder etwas dergleichen gewesen wäre, sie hätten sich nicht so aufgeregt benommen. Dass der Name Ottokar genannt worden war, beunruhigte sie am meisten. »Wissen Sie vielleicht etwas?« Gewaltsam schüttelte sie den Gedanken ab. »Feiges Dienstbotengesindel! Was kümmert es mich? Sollen Sie sich denken, was Sie wollen? Ich werde tun und lassen, was mir passt.« Sie suchte in den Mienen Boenas zu lesen. Sie wusste genau, dass Ottokar früher zu Boena in Beziehungen gestanden hatte, aber es war ihr stets gleichgültig gewesen. Sie war viel zu stolz und hochmütig, um auf ein Küchenmädchen eifersüchtig zu sein. Nein, Boenas Gesicht war gleichmütig und freundlich, also musste Ottokars Name in einem anderen Zusammenhang erwähnt worden sein. Ein mühsam verhaltener Hass in den Augen des russischen Kutschers sagte ihr, dass es sich um Dinge gehandelt haben müsse, die über Persönliches hinausgingen. Ein Gerede, das sie vor einigen Tagen zufällig in einem Laden mit angehört hatte, fiel ihr ein. Unten in Prag seien die üblichen albernen Unruhen im Gang. Der Pöbel plane wieder einmal irgendwelche Kundgebungen, Fenster einschlagen oder ähnliche demokratische Verrücktheiten. Erleichtert atmete sie auf. Was kümmerte es sie, wenn es weiter nichts war? Ein Aufstand in Prag, Lappalie. Bisher war so etwas noch niemals über die Brücken herauf auf den Hradschin gekommen. An den Adel traute sich die Bestie nicht heran. Kalt und spöttisch erwiderte sie den Blick des Russen. Und doch überlief es sie. So deutlich spürte sie den drohenden Hass, der von ihm ausging. Aber es steigerte sich nicht bis zur Furcht in ihr, wurde langsam ein Kitzel, eine Art lüsternes Haarsträuben, wie sie sich ausmalte, es könne eines Tages doch ernst werden und zu Blutvergießen kommen. Grundwasser. Mitten in ihrer Gedankenreihe war plötzlich das Wort Grundwasser aufgeschossen. Eine Stimme in ihr schien es gerufen zu haben. Warum Grundwasser? Welchen Zusammenhang hat es mit dem, woran sie dachte? Sie wusste nicht einmal genau, was das war, Grundwasser. Irgendetwas, das in der Erde schläft, bis es dann plötzlich steigt und steigt, die Keller füllt, Mauern unterwäscht, alte Häuser über Nacht einstürzen macht, oder etwas Ähnliches. Und aus dieser unbewussten Vorstellung wuchs ein Bild hervor. Blut war es, das da emporstieg aus der Tiefe, ein Meer von Blut, das aus dem Boden drang, aus den Gittern der Kanäle quoll, die Straßen erfüllte, bis es in Strömen sich in die Moldau ergoß. Blut, das wahre Grundwasser Prags. Eine Art Betäubung überkam sie. Ein roter Nebel legte sich ihr vor die Augen. Sie sah, dass er von ihr langsam weg auf den Russen zuschwebte, dessen Gesicht wie unter drosselnder Angst fahl wurde. Sie fühlte, dass sie irgendwie den Sieg über den Mann davongetragen hatte. Ihr Blut war stärker gewesen als das seinige. »Es ist etwas dran an diesem Aveysha.« Sie blickte auf die Hände des Russen. Tatzen eines Ungeheuers, breit, furchtbar, zum Würgen geschaffen. Jetzt lagen sie hilflos und wie gelähmt auf dem Tisch. »Die Stunde ist noch lange nicht da, wo ihr Proletarier eure Ketten zerbrechen könnt«, höhnte sie innerlich. Sie wußte mit einem Mal, daß auch sie Aveysha machen konnte, wenn sie wollte, es vielleicht immer schon gekonnt hatte. Sie und ihr Stamm, seit Jahrhunderten. Ende von Kapitel 5. Gelesen von Hokuspokus. Teil 9 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 6. Jan Zizka von Trocknov. Teil 1. Beim letzten Schlag 12 Uhr hatte sich das Gesinde ehrerbietig erhoben. Die Stunde der Gemeinschaft war vorüber. Polyxena stand im Bilderzimmer, unschlüssig, ob sie sich von Boena beim Entkleiden helfen lassen sollte. Dann schickte sie sie hinaus. »Kiss die Hand, Euer Gnadenkomtesse.« Das Mädchen haschte nach ihrem Ärmel und drückte einen Kuss darauf. »Gute Nacht, Boena. Geh sie nur.« Polyxena setzte sich auf den Rand des Bettes und blickte in die Kerzenflamme. »Jetzt schlafen gehen?« Der Gedanke war ihr unerträglich. Sie trat an das Bogenfenster, das hinaus auf den Garten ging, und zog die schweren Vorhänge auseinander. Der Mond hing als schmale, leuchtende Sichel über den Bäumen, ein vergeblicher Kampf gegen die Finsternis. Der kiesbestreute Weg zum Gittertor war matt erhellt von dem Lichtschein, der aus dem Erdgeschoss fiel. Unförmige Schatten glitten darüber hinweg, sammelten sich, fuhren auseinander, dehnten sich, verschwanden, kehrten zurück, wurden lang und dünn, reckten die Hälse über die dunklen Rasenflecke hin, um eine Weile wie schwarze Dunstschleier zwischen den Sträuchern aufrecht zu stehen, schrumpften wieder ein und steckten die Köpfe zusammen, als hätten sie irgendetwas Geheimnisvolles erkundet, dass sie sich in lautloser Sprache ins Ohr raunen müssten. Das Silhouettenspiel der Gestalten unten in der Gesindestube. Dicht hinter der dunklen, massigen Parkmauer, als sei dort die Welt zu Ende, stieg der Himmel aus nebliger Tiefe, sternenlos, ein einfach nach oben gähnender, unermesslicher Abgrund. Polyxena suchte aus den Bewegungen der Schatten zu erraten, was die da unten hinter den Fensterscheiben wohl miteinander sprechen mochten. Ein vergebliches Bemühen. Ob Ottokar schon schlief? Ein weiches, sehnsüchtiges Empfinden kam über sie. Nur einen Augenblick, dann war es wieder vorbei. Ihr Träumen war anders als das Seine, wilder, heißer. Sie konnte nicht lange verweilen bei friedvollen Vorstellungen. Sie war sich nicht einmal klar, ob sie ihn wirklich liebte. Was sein würde, wenn sie von ihm getrennt wäre? Zuweilen hatte sie darüber nachgedacht, aber nie eine Antwort bekommen. Es war so vergeblich gewesen, wie vorhin das Erraten wollen, was die Schatten miteinander sprächen. Ihr eigenes Inneres war ihr eine unergründliche Leere, undurchdringlich und verschlossen wie die Finsternis vor ihr. Nicht einmal Schmerz konnte sie empfinden, wenn sie sich auszudenken versuchte, Ottokar sei möglicherweise im selben Augenblick gestorben. Sie wusste, dass er herzkrank war und dass sein Leben an einem dünnen Faden hing. Er hatte es ihr selbst gesagt, aber seine Worte waren an ihr vorbeigegangen, als hätte er sie an ein Bild hin. Sie drehte sich um. Ja, an dieses Bild, an das Bild dort an der Wand hingesprochen. Sie wich den Augen des Bildes ihrer Ahne aus, nahm die Kerze, ging von einem Gemälde zum anderen und leuchtete es an. Eine tote Reihe starrer Gesichter. Keines sprach zu ihr. Und wenn sie jetzt lebendig vor mir stünden, sie wären mir fremd, ich habe nichts mit ihnen gemeinsam. Sie sind in ihren Gräbern zu Asche geworden. Ihr Blick streifte das weiße, aufgeschlagene Bett. Sich da hineinlegen und schlafen? Es schien ihr unfassbar. Ich glaube, ich würde nie mehr aufwachen. Das schlafende Gesicht ihres Onkels mit den blutleeren, geschlossenen Augenlidern fiel ihr ein. Der Schlaf ist etwas Furchtbares, vielleicht noch schrecklicher als der Tod. Sie schauderte. So deutlich, dass traumloser Schlaf in einen ewigen Tod des Bewusstseins übergehen könne, hatte sie es noch nie empfunden, wie jetzt beim Anblick des weißen Grablinnens. Ein panischer Schrecken erfasste sie plötzlich. »Um Gottes Willen, nur fort aus diesem Zimmer voller Leichen! Der Page dort an der Wand, so jung und schon verwest, kein Blut mehr in den Adern, die Haare neben sich im Sarg, ausgefallen aus dem grinsenden Totenschädel, verweste Greise in der Gruft, Greise, Greise, weg, weg mit diesen Greisen!« Erleichtert atmete sie auf, als unten eine Tür ging und gleich darauf Schritte über den Kies knirschten. Sie hörte, wie die Dienerschaft leise murmelnd voneinander Abschied nahm, blies rasch die Kerze aus, um von unten nicht gesehen zu werden, und öffnete leise das Fenster, horchte hinab. Der russische Kutscher blieb an dem Gartentor stehen, suchte umständlich nach Streichhölzern in seinen Taschen, bis die übrigen Gäste verschwunden waren, und zündete sich eine Zigarre an. Er schien noch auf jemanden zu warten. Polyxena erkannte es an der unheimlichen Art, mit der er in den Schatten zurücktrat, wenn sich ein Geräusch im Hause vernehmen ließ, und dann wieder durch die Stäbe spähte, wenn es verstummt war. Endlich gesellte sich der junge tschechische Lakai mit dem stieren Blick zu ihm. Auch er wollte offenbar die Gesellschaft der übrigen meiden, denn er blieb noch eine Weile bei dem Russen stehen, nachdem er sich vorher vergewissert hatte, dass niemand ihm nachkam. Polyxena lauschte angestrengt, was die beiden miteinander flüsterten, aber sie konnte kein Wort verstehen, trotz der Totenstille, die ringsum herrschte. Dann wurde unten im Gesindezimmer das Licht abgedreht und der Kiesweg verschwand mit einem Ruck vor ihren Augen, wie von der Dunkelheit eingeschluckt. »Daliborka«, hörte sie plötzlich den Russen sagen. »Da, wieder. Diesmal konnte kein Zweifel obwalten. Daliborka, sie hatte es genau verstanden. Also handelte es sich doch um Ottokar. Sie erriet, dass die beiden vorhatten, jetzt noch, trotz der späten Stunde, zur Daliborka zu gehen und irgendetwas planten, was die anderen nicht wissen sollten. Der Turm war längst geschlossen. Was konnten sie dort wollen? Bei Ottokars Pflegeeltern einbrechen? Lächerlich, bei so armen Leuten. Oder ihm etwas antun? Aus Rache vielleicht? Sie verwarf den Gedanken als mindestens ebenso absurd. Ottokar, der nie mit Leuten ihres Schlages verkehrte, kaum mit ihnen sprach, wodurch hätte er sich ihren Hass zuziehen können? Nein, es muß sich um tiefer liegende Dinge drehen. Sie ahnte es so deutlich, dass sie es mit Gewissheit empfand. Das Gittertor fiel leise ins Schloss, und sie hörte, dass die Schritte der beiden sich langsam entfernten. Einen Augenblick schwankte sie, was sie tun sollte. Hier bleiben und schlafen gehen? Nein, nein, nein! Also den beiden nach! Es galt, so rasch wie möglich zu handeln. Jede Minute konnte der Portier das Tor abschließen, und dann war ein Entkommen aus dem Hause unmöglich. Sie tappte im Finstern nach ihrem schwarzen Spitzentuch, getraute sich nicht, die Kerze anzuzünden. Nur diese furchtbaren, greisenhaften Leichengesichter an den Wänden nicht noch einmal sehen. Nein, lieber sich allen möglichen Gefahren in den einsamen nächtlichen Straßen aussetzen. Es war nicht Neugierde, die sie hinaustrieb, eher noch Furcht, allein bis zum Morgen in dem Bilderzimmer bleiben zu müssen, dessen Luft ihr plötzlich dumpfig und erstickend vorkam, wie erfüllt von Gespensteratem. Sie war sich nicht völlig klar, warum sie den Entschluss fasste. Sie fühlte nur, sie musste es tun. Aus irgendwelchen Gründen. Vor dem Gittertor überlegte sie, welche Richtung zur Daliborka sie einschlagen müsse, um nicht mit den beiden Männern zusammenzustoßen. Es blieb ihr keine Wahl als der lange Umweg durch die Spornergasse und über den Waldsteinplatz. Vorsichtig drückte sie sich an den Häusermauern entlang und huschte dann, so schnell sie konnte, von Ecke zu Ecke. Vor dem Fürstenbergschen Palais standen mehrere Menschen schwätzend beisammen. Sie fürchtete, an ihnen vorbeizugehen und erkannt zu werden, denn sie nahm an, es könnten etliche aus der Gesindegesellschaft darunter sein. Es dauerte eine Ewigkeit, bis die Gesellschaft sich endlich trennte. Dann lief sie die gewundene alte Schlossstiege hinauf, zwischen ragenden schwarzen Steinmauern, hinter denen die Äste der Bäume, blütenbeladen, in der Dunkelheit weißlich schimmernd, die Mondstrahlen auffingen und die Luft mit betäubendem Geruch erfüllten. Bei jeder Krümmung des Wegs minderte sie ihre Eile und trachtete, zuerst die Finsternis zu durchspähen, ehe sie ihren Gang fortsetzte, um nicht unversehens irgendjemand in die Hände zu laufen. Sie hatte bereits den größten Teil der Strecke zurückgelegt, da schien es ihr plötzlich, als röche sie Tabakrauch. Der Russe, war ihr erster Gedanke. Sie blieb sofort unbeweglich stehen, um sich nicht durch das Rascheln ihrer Kleider zu verraten. Die Finsternis ringsum schien undurchdringlich. Nicht die Hand vor Augen war zu sehen. Der obere Rand der Mauer zu ihrer Rechten, der den schwachen Glanz der tief im Himmel hängenden Mondsichel zurückwarf, glomm mit Laubschatten durchfleckt, wie matter Phosphorschein, und machte es ihr durch sein irreleitendes, dunstiges Leuchten unmöglich, auch nur die nächste Stufe zu unterscheiden. Sie horchte mit angespannten Sinnen in die Dunkelheit hinein, aber kein Laut war zu hören. Nicht ein Blatt regte sich. Manchmal kam es ihr vor, als vernehme sie ein leises, verhaltenes Hauchen ganz dicht in ihrer Nähe, so als dränge es unmittelbar aus der Mauer zu ihrer Linken. Sie bohrte ihren Blick in die Finsternis und bog, sorgsam jegliches Geräusch vermeidend, lauschend den Kopf vor. Da war es verschwunden, kam auch nicht wieder. Vermutlich war es mein eigener Atem, oder hat sich ein Vogel im Schlaf bewegt. Und tastend streckte sie den Fuß aus, um die kommende Stufe nicht zu verfehlen. Da flammte eine brennende Zigarette dicht neben ihr grell auf und beleuchtete eine Sekunde lang ein Gesicht so schrecklich nah dem ihren, dass sie es im nächsten Augenblick berührt hätte, wäre sie nicht in ihrem Entsetzen noch rechtzeitig zurückgefahren. Das Herz stand ihr still. Sie glaubte einen Moment, der Boden unter ihren Füßen bräche ein. Dann raste sie besinnungslos in die Nacht hinein und hielt erst inne, als ihr die Knie versagten und sie, auf dem obersten Absatz der Schlossstiege angekommen, im Sternenlicht des freien Himmels Umrisse von Bauten und die neblig trübschimmernde Stadt zu ihren Füßen erkennen konnte. Erschöpft, halb ohnmächtig, lehnte sie sich an die steinernen Pfeiler des Torbogens, unter dem ein Steinpfad, den oberen Hang des Hirschgrabens entlang, hin zur Daliborka führte. Erst jetzt wurde ihrem inneren Blick, das Gesicht und die Gestalt, die sie gesehen hatte, lebendig in allen Einzelheiten. Ein Mann mit schwarzen Brillengläsern. Ein Buckliger musste es gewesen sein, so glaubte sie wenigstens, ihn wieder vor sich zu sehen, mit langem, dunklem Gehrock, rotem Backenbart, ohne Hut, mit struppigem, perückenhaftem Haar und sonderbar aufgeblähten Nüstern. Wie sie wieder leichter Atem schöpfen konnte, beruhigte sie sich allmählich. Ein harmloser Krüppel, der zufällig dort gestanden hat und vielleicht ebenso erschrocken ist wie ich. Was ist weiter dabei? Sie schaute die Schlossstiege hinab. Gott sei Dank, er geht mir nicht nach. Trotzdem klopfte ihr das Herz infolge des überstandenen Schreckens noch lange und heftig, und sie blieb wohl eine halbe Stunde auf der marmornen Balustrade der Treppe sitzen, um sich zu erholen, bis sie anfing, in der kalten Nachtluft zu frösteln, und Stimmen von Leuten, die die Stufen heraufstiegen, ihr vollends zu Bewusstsein brachten, weshalb sie hierher gekommen war. Sie raffte sich auf, schüttelte den Rest von Zaghaftigkeit ab und biss die Zähne zusammen, um ihres Zitterns vollends Herr zu werden. Der unbestimmte Trieb, zur Daliborka zu gehen, erfüllte sie wieder und gab ihr neue Kraft. Um zu erforschen, was der Russe und sein Begleiter dort vorhatten, vielleicht um Ottokar vor einer Gefahr, die ihm möglicherweise drohte, zu warnen. Sie versuchte nicht einmal, sich über den Zweck ihres Vorhabens klar zu werden. Ein gewisser Stolz, den einmal gefassten, wenn auch anscheinend gänzlich sinnlosen Entschluss zu Ende zu führen, und sei es auch nur um der Befriedigung willen, Ausdauer und Mut bewiesen zu haben, verscheuchte ihre flüchtig auftauchenden Bedenken, ob es nicht doch gescheiter wäre, sie ginge heim und legte sich schlafen. Den schattenhaften Bau des Hungerturms mit seiner steinernen Zipfelmütze als beständigen Wegweiser durch die Dunkelheit vor Augen, klomm sie die steilen Wiesenabhänge empor, bis sie die kleine Ausfallpforte erreicht hatte, die in den Hirschgraben mündete. Mit dem unbestimmten Vorhaben, in den Lindenhof zu gehen und an Ottokars Fenster zu klopfen, wollte sie das alte Gemäuer betreten. Da hörte sie halblaute Stimmen in der Tiefe, und ein Zug Menschen, wie sie annahm dieselben, die ihr die Schlossstiege nachgekommen waren, bewegte sich, durch die Gebüsche tappend, dem Fuß des Turmes zu. Sie erinnerte sich, dass in das mittlere Stockwerk der Daliborka von außen ein Mauerloch gebrochen war, knapp groß genug, um einen Menschen in gebückter Stellung durchzulassen. Aus dem allmählich verstummenden Geflüster und dem Geräusch rutschender und fallender Steine schloss sie, dass die Leute es benutzten, um ins Innere des Turmes zu gelangen. Mit einigen hastigen Sätzen übersprang sie die zerbröckelnde Einlassstufe und lief auf das Wächterhäuschen zu, aus dem ein matthelles Fenster ihr entgegenglänzte. Sie legte das Ohr an die mit grünen Kattungardinen verhängten Scheiben. »Ottokar! Ottokar!« Sie hauchte es so leise sie konnte, lauschte. Ein Knacken, kaum hörbar, drin im Zimmer, als sei ein Schlafender in seinem Bett erwacht. »Ottokar?« Sie klopfte ganz zart mit dem Fingernagel an das Glas. »Ottokar!« »Ottokar?« kam es wie ein flüsterndes Echo zurück. »Ottokar, bist du's?« Polyxena wollte sich enttäuscht wegschleichen. Da fing die tonlose Stimme drin an zu reden, so wie wenn jemand aus dem Schlummer mit sich selbst spricht. Ein stammelndes, gequältes Gemurmel, von Pausen tiefen Schweigens unterbrochen, dazwischen leises Knistern, als striche eine Hand unruhig über eine Bettdecke hin. Polyxena glaubte, Sätze aus dem Vaterunser zu verstehen. Das Ticken eines Pendels wurde deutlicher und deutlicher, je mehr sich ihr Gehör für die Geräusche schärfte. Und nach, wie sie horchte und horchte, schien ihr die klanglose Stimme immer bekannter und bekannter zu werden. Sie begriff, es waren Worte des Gebetes, die da gesprochen wurden, aber sie überhörte ihren Sinn und wem sie galten. Unklare Erinnerungen, dass zu dieser Stimme ein altes, gütiges Gesicht mit weißer Haube gehören müsse, hielten sie im Bann. »Es kann nur die Ziehmutter Ottokars sein, aber ich habe sie noch nie gesehen.« Plötzlich fiel es wie eine Hülle von ihrem Gedächtnis. »Heiland Gekreuzigter, du mit der blutigen Dornenkrone!« Dieselben Worte hatte derselbe Mund einst vor langer Zeit an ihrem eigenen Bett gemurmelt. Sie sah im Geiste, wie sich runzlige Hände dabei falteten, sah die ganze Gestalt vor sich, wie sie jetzt wohl da drinnen lag, hilflos und gichtbrüchig. Sie wußte jetzt, es war ihre alte Kinderfrau, die ihr so oft mild die Wange gestreichelt und besänftigende Wiegenlieder vorgesungen hatte. Erschüttert lauschte sie den hoffnungsmüden, trockenen Worten, die, fast nicht mehr verständlich, durch die Ritzen des Fensters an ihr Ohr drangen. »Mutter Gottes, du Gebenedeite unter den Weibern, lass meinen Traum nicht Wirklichkeit werden. Nimm das Unheil von Ottokar und lege seine Sünden auf die meinigen.« Das Ticken der Uhr verschlang die letzten Zeilen des Satzes. »Wenn es aber sein muß, und du willst es nicht von ihm wenden, so gib, dass ich mich geirrt habe und die nicht die Schuld trägt, die ich lieb habe.« Polyxena fühlte die Worte, als bohre sich ihr ein Pfeil ins Herz. »Befreie ihn, Mutter Gottes, aus der Gewalt derer, die jetzt im Turm sind und Mord planen. Hör nicht hin, wenn ich dich in meinem Schmerz immer wieder anflehe, mich sterben zu lassen. Erfülle ihm die Sehnsucht, die ihn verzehrt, aber lass seine Hände rein bleiben von Menschenblut. Verlösch sein Leben, ehe sie mit Mord besudelt sind, und wenn's dafür eines Opfers bedarf, so verlängere meine Tage in Qualen und verkürze die seinen, damit er die Sünde nicht begehen kann, und rechne ihm die Schuld nicht zu für das, wonach's ihn zieht. Ich weiß, er sehnt sich danach, nur ihretwegen. Behalt auch ihr die Schuld nicht. Du weißt, ich hab sie lieb gehabt vom ersten Tag, als ob sie mein eigenes Kind wär. Gib ihr, Mutter Gottes...« Polyxena raste davon. Sie fühlte instinktiv, dass da noch Worte zum Himmel gesandt werden könnten, die das Bild, das in ihr hing, mitten durchreißen müssten, und sie wehrte sich dagegen, wie unter dem Zwang des Selbsterhaltungstriebs. Das Bild der Ahne in ihr witterte die drohende Gefahr aus der lebenden Brust zurück an die tote Wand des Elsenwangerschen Zimmers verbannt zu werden. Ende von Kapitel 6, Teil 1. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 10 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 6. Jan Zizka von Trocknow. Teil 2. In dem mittleren Stockwerk der Daliborka, dem kreisrunden, furchtbaren Raum, in dem einst die Sachwalter der strafenden Gerechtigkeit ihre Opfer dem Wahnsinn und Hungertod preisgegeben hatten, saß eine Schar von Männern, dicht gedrängt auf dem Boden, um das Loch herum, durch das vor Alters die Leichen der Hingerichteten in den Keller hinabgeworfen worden waren. In den Mauernischen staken Acetylenfackeln, und ihr blendendes Licht fraß die Farbe aus den Gesichtern und Kleidern der Versammelten, aus jeder Fuge und Unebenheit, so daß alles zerlegt schien in bläulich-grellen Schnee und harte, tiefschwarze Schlagschatten. Polyxena hatte sich in den finsteren oberen Raum geschlichen, den sie von ihren Zusammenkünften mit Ottokar her genau kannte, lag flach auf dem Bauch und beobachtete durch die runde Öffnung im Boden, die die beiden Stockwerke miteinander verband, was unten vor sich ging. Es schienen ihr zumeist Männer aus Maschinen- oder Munitionsfabriken zu sein, die da zusammengekommen waren, breitschultrige Männer mit harten Gesichtern und ehernen Fäusten. Ottokar, der neben dem russischen Kutscher saß, sah mit seiner schmächtigen Gestalt gegen sie aus wie ein Kind. Wie sie bemerkte, waren sie ihm sämtlich fremd, denn er kannte nicht einmal ihre Namen. Abseits von der Gruppe auf einem Steinblock kauerte, den Kopf tief auf die Brust gesenkt, wie schlafend, der Schauspieler Zrcadlo. Der Russe mußte offenbar, bevor sie gekommen war, eine Rede gehalten haben, denn allerhand Fragen, die darauf hinwiesen, wurden an ihn gestellt. Auch ein Heft, aus dem er wahrscheinlich einzelne Stellen vorgelesen hatte, wanderte von Hand zu Hand. »Peter Alexejewitsch Kropotkin«, buchstabierte der links neben ihm sitzende tschechische Lakai das Titelblatt des Heftes, bevor er es ihm zurückgab. »Ist das ein russischer General? No, und werden mir sich dann mit die russischen Truppen gegen die Juden verbünden, bis es soweit ist, Pane Sergei?« Der Russe fuhr hoch. »Mit Soldaten verbünden? Wir wollen doch selbst die Herren sein. Weg mit den Truppen! Haben jemals Soldaten etwas anderes getan, als auf uns zu schießen? Wir kämpfen für Freiheit und Gerechtigkeit, gegen alle Tyrannei. Wir wollen den Staat zertrümmern, die Kirche, den Adel, das Bürgertum. Sie haben uns lange genug regiert und zum Narren gehalten. Wie oft soll ich dir das noch sagen, Watzlaw? Das Blut des Adels muß fließen, der uns täglich demütigt und knechtet. Nicht ein einziger von ihnen darf übrig bleiben, weder Mann noch Greis noch Weib noch Kind.« Er hob seine furchtbaren Hände in die Höhe wie Hämmer, konnte, schäumend vor Wut, nicht weitersprechen. »Ja, Blut muß fließen«, rief der tschechische Lakai rasch überzeugt, »da sind mir sich einig.« Ein beifälliges Gemurmel erhob sich. »Halt, da mache ich nicht mit.« Ottokar war aufgesprungen, und sofort trat lautlose Stille ein. »Über Wehrlose herfallen? Bin ich ein Bluthund? Ich protestiere, ich...« »Schweig! Du hast's versprochen, Vondrejc, du hast's geschworen!« schrie der Russe und wollte ihn am Arm packen. »Nichts hab ich versprochen, Pane Sergei.« Ottokar stieß erregt die Faust zurück, die nach ihm griff. »Ich hab geschworen, nichts zu verraten, was ich hier sehen werde, und wenn man mir die Zunge aus dem Halse risse. Und das werde ich halten. Ich hab euch die Daliborka aufgesperrt, damit wir hier zusammenkommen können und beraten, was geschehen soll. Du hast mich angelogen, Sergei. Du hast gesagt, wir wollten...« Er kam nicht weiter. Der russische Kutscher hatte sein Handgelenk erwischt und riss ihn nieder. Ein kurzes Ringen entstand, wurde aber sofort unterbrochen. Ein riesiger Arbeiter mit breitem Tigergesicht stand drohend auf und funkelte den Russen an. »Loslassen, Pane Sergei! Hier kann sich jeder reden, wie er will. Verstehen Sie mich? Ich bin der Gerber Stanislav Havlik. Gut, es wird sich Blut fließen. Und muß sich Blut fließen. Es gähnt sich nicht mehr anders. Aber es gibt Menschen, die was nicht Blut sägen können. Und er ist es sich bloß ein Musikant.« Der Russe wurde blass bis in die Lippen, kaute wütend an seinen Fingernägeln und musterte unter den gesenkten Augenlidern hinweg die Gesichter der anderen, um zu erfahren, wie sie sich zu der Sache stellen würden. Zwietracht passte ihm jetzt am allerwenigsten. Es galt, unter allen Umständen die Zügel in der Hand zu behalten. Worauf es ihm einzig und allein ankam, war, sich selbst an die Spitze einer Bewegung zu setzen, gleichgültig, welchen Namen sie tragen würde. An die Möglichkeit, nihilistische Theorien durchzuführen, hatte er nie im Leben geglaubt, war auch viel zu klug dazu. Derlei Hirngespinste überließ er Träumern und Narren. Aber mit nihilistischen Schlagworten eine törichte Menge aufzupeitschen, um dann aus dem Wirrwarr der Folgen irgendeine Machtstellung für sich herauszufinden, einmal im Wagen zu sitzen, statt immer nur auf dem Bock, das, erkannte er mit richtigem Kutscherblick, das war das wahre Rezept aller Anarchistenlehre. Der verborgene Wahlspruch der Nihilisten »Geh du weg und lass mich hin« war längst auch der seinige geworden. Er zwang sich zu einem Grinsen und lenkte ein. »Sie haben recht, Pane Havlik. Wir werden schon allein ganze Arbeit machen. Was wir alle wollen, ist doch dasselbe.« Er zog sein Heft wieder aus der Tasche und las vor. »Hier steht: Die kommende Revolution wird den Charakter der Allgemeinheit annehmen, ein Umstand, der sie vor allen vorhergehenden Umwälzungen auszeichnen wird. Es wird nicht mehr ein Land sein, das vom Sturm ergriffen wird. Die gesamten Länder Europas werden hineingezogen werden. Wie im Jahre 1848, so wird auch heute der Anstoß, der von einem Land ausgeht, notwendigerweise alle übrigen Länder in Bewegung setzen und den revolutionären Brand in ganz Europa entfachen. Und dann steht hier, er blätterte um, »Sie haben uns die Arbeitsfreiheit versprochen, diese herrschenden Klassen, aber sie haben uns in Fabriksklaven verwandelt.« »Sie sind doch gar nicht Fabrikarbeiter, Pane Sergei«, ließ sich eine spöttische Stimme aus dem Hintergrund vernehmen. »Sie haben uns in Untergebene der Herren verwandelt. Sie haben es übernommen, die Industrie zu organisieren, um uns ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, aber endlose Krisen und tiefes Elend sind das Resultat. Den Frieden haben sie uns versprochen, und zum Krieg ohne Ende haben sie uns geführt. Alle ihre Versprechen haben sie gebrochen.« »Stimmt, stimmt aufs Haar. Was sagt man?« rief der tschechische Lakai wichtigtuerisch dazwischen und blickte den Beifall heischend, der zu seinem Erstaunen ausblieb, mit stieren Augen umher. »Hört jetzt, was seine Durchlaucht, Fürst Peter Kropotkin, mein Vater hat seinerzeit die Ehre gehabt, bei ihm Leibkutscher zu sein, weiterschreibt. Der Staat ist der Beschützer der Ausbeutung und der Spekulation. Er ist der Beschützer des durch Raub und Betrug entstandenen Privateigentums. Der Proletarier, dessen einziges Gut die Kraft und Geschicklichkeit seiner Hände ist.« Er hob wie zum Beweis seine muskulösen Pranken in die Höhe. »Hat nichts vom Staate zu erwarten. Für ihn ist er nichts weiter als eine Körperschaft, die bemüht ist, um jeden Preis seine Befreiung zu verhindern.« Und weiter: »Schreiten die herrschenden Klassen vielleicht vorwärts im praktischen Leben? Weit entfernt davon. In wahnsinniger Verblendung schwenken sie die Fetzen ihrer Fahnen, verteidigen sie den egoistischen Individualismus, den Wettkampf Mann gegen Mann, Nation gegen Nation. Auf gegen die Juden!« hetzte die Stimme im Hintergrund. »Die Allmacht des zentralistischen Staates. Sie schreiten vom Protektionismus zum freien Austausch und vom freien Austausch zum Protektionismus. Sie gehen von der Reaktion zum Liberalismus und vom Liberalismus zur Reaktion, vom Muckertum zum Atheismus und vom Atheismus zum Muckertum.« »Muck, muck«, spöttelte es wieder in dem Hintergrund, und einige lachten. »Immer furchtsam den Blick nach der Vergangenheit gerichtet, tritt ihre Unfähigkeit, nur das geringste dauerhafte Werk zu schaffen, mehr und mehr zutage.« Und hört weiter: »Wer dem Staat das Wort redet, muß auch den Krieg gutheißen. Der Staat ist und muß bestrebt sein, seine Macht fortwährend zu vergrößern. Er muß bestrebt sein, die benachbarten Staaten an Stärke zu übertreffen, wenn er nicht ein Spielzeug in ihren Händen sein will. Deshalb ist der Krieg für die Staaten Europas stets unentbehrlich. Aber noch ein oder zwei Kriege werden der baufälligen Staatsmaschine den Gnadenstoß versetzen.« »Alles recht schön und gut«, unterbrach ein alter Handwerker ungeduldig, »aber was soll jetzt geschehen?« »Du hörst doch, die Juden totschlagen und den Adel, überhaupt alles, was sich patzig macht«, belehrte ihn der tschechische Lakai. »Wir müssen ihnen zeigen, wer die wirklichen Herren im Lande sind.« Der Russe schüttelte verbissen und ratlos den Kopf. Dann wandte er sich wie hilfesuchend an den Schauspieler Zrcadlo, der aber immer noch, ohne an dem Streit teilzunehmen, auf seinem Stein sitzend vor sich hin dämmerte. Noch einmal raffte er sich zu einer Rede auf. »Was jetzt geschehen soll, fragt ihr mich? Ich möchte euch fragen, was muß geschehen? Die Truppen sind im Feld, es gibt nur noch Weiber und Kinder zu Haus und uns. Worauf warten wir?« »Es gibt aber noch Eisenbahnen und Telegraphen«, wendete der Gerber Havlik gelassen ein. »Wenn wir morgen losschlagen, sind sich übermorgen die Maschinengewehre in Prag. Und dann? No servus.« »Nun, dann werden wir zu sterben wissen«, schrie der Russe, »wenn's so weit kommt, was ich nicht glaube.« Er schlug mit der flachen Hand auf sein Heft. »Wer sagt, wenn es das Heil der Menschheit gibt, die Freiheiten geben sich nicht von selbst, man muß sie sich nehmen?« »Panowe, meine Herren, Ruhe und kaltes Blut, ich bittschän.« Mit einer weit ausholenden, pathetischen Geste ergriff der tschechische Lakai das Wort. »Panowe, ein alter diplomatischer Satz isse sich der folgende: Zuerst Geld, dann noch einmal Geld und dann erst recht Geld. Ich frage, hat der Pane Kropotkin«, er machte mit den Fingern die Bewegung des Münzenzählens, »hat der Kropotkin Peninze? Hat er Geld?« »Er ist tot«, murmelte der Russe. tot? No, ja, dann...« Der Lakai machte ein langes Gesicht. »Dann ist es sich doch alles Reden umsonst.« »Geld werden wir haben wie Mist«, rief der Russe. »Ist denn nicht die silberne Statue des heiligen Nepomuk im Dom 3000 Pfund schwer? Liegen nicht im Kapuzinerkloster Millionen Perlen und Diamanten? Ist vielleicht nicht im Palais der Zaratka die uralte Herrscherkrone und ein Schatz vergraben?« »Damit kann man kein Brot nicht kaufen«, ertönte die Stimme des Gerbers Havlik. »Wie das zu Geld machen?« »Lächerlich«, frohlockte der Lakai, der sofort wieder Mut gefasst hatte. »Wozu ist sich denn das städtische Versatzamt da? Übrigens, wer zagt, wenn's das Heil der Menschheit gilt?« Ein Stimmengewirr für und wider brach los. Jeder wollte seine Meinung einbringen. Nur die Arbeiter blieben ruhig. Als der Lärm sich gelegt hatte, stand einer von ihnen auf und sagte ernst: »Was hier geschwätzt wird, geht uns nichts an. Das sind Menschenreden. Wir wollen hören, was Gott zu uns spricht.« Er deutete auf Zrcadlo. »Aus seinem Munde soll Gott zu uns sprechen. Unsere Vorväter waren Hussiten und haben nicht gefragt, warum, wenn's geheißen hat, in den Tod stürmen. Wir werden's auch können. Wir wissen nur das eine. So geht's nicht weiter. Sprengstoff ist da, genug, um den ganzen Hradschin in die Luft fliegen zu lassen. Wir haben's beiseite geschafft, Pfund für Pfund und versteckt. Soll er reden, was geschehen soll?« Totenstille trat ein, und alles blickte gespannt auf Zrcadlo. In höchster Aufregung beugte sich Polyxena über das Loch in der Decke. Sie sah, dass der Schauspieler taumelnd aufstand, aber er brachte kein Wort hervor, zog nur abwärts streichend an seiner Oberlippe, dann merkte sie, dass der Russe die Hände verkrampfte, als strenge er sich aus voller Macht an, den Mondsüchtigen durch seinen Willen zu beeinflussen. Das Wort »Aweysha« fiel ihr ein, und sofort erriet sie, was der Russe, vielleicht unklar für ihn selbst, bezweckte. Er wollte den Schauspieler als Werkzeug verwenden. Und es schien ihm auch glücken zu wollen. Zrcadlo bewegte bereits die Lippen. »Nein, das darf nicht geschehen.« Sie hatte nicht die leiseste Vorstellung, was sie tun müsste, um den Somnambulen nach ihrem Willen zu lenken. Sie wiederholte nur immer und immer wieder den Satz, »Das darf nicht geschehen.« Die nihilistischen Theorien des Russen hatten ihr Verständnis nur gestreift. Bloß das eine war haften geblieben. Der Pöbel wollte die Herrschaft über den Adel an sich reißen. Das Blut ihrer Rasse bäumte sich gegen einen solchen Gedanken. Mit richtigem Instinkt begriff sie, was das treibende Gift in diesen Lehren war. Die Gier des Knechtes, sich zum Herrn aufzuschwingen, ein Pogrom in anderer Form. Dass der Schöpfer dieser Ideen, Kropotkin oder Tolstoi, den sie mit dazu zählte, und Michael Bakunin unschuldig darin waren, wusste sie nicht, aber sie hatte ihren Namen von je aus tiefster Seele gehasst. »Nein, nein, nein, ich will nicht, dass es geschieht«, knirschte sie in sich hinein. Zrcadlo schwankte hin und her, als stritten zwei gegensätzliche Kräfte, die sich die Waage hielten, miteinander um die Oberherrschaft, bis eine dritte, unsichtbare Macht den Wettkampf für sich entschied. Aber als er endlich die ersten Worte hervorstieß, klangen sie unsicher. Voll Triumph fühlte Polyxena, dass sie abermals, wenn auch noch nicht vollends, den Sieg über den russischen Kutscher davongetragen hatte. Was auch immer der Somnambule jetzt sprechen würde, sie wusste, es konnte unmöglich im Sinne ihres Gegners sein. Der Schauspieler stieg, mit einem Mal ruhig und sicher geworden, auf seinen Stein wie auf eine Rednertribüne. Allgemeine Stille trat ein. »Brüder, Ihr wollt, dass Gott zu euch spricht? Jegliches Menschenmund wird zu Gottes Mund, wenn ihr glaubt, dass es Gottes Mund ist. Der Glaube macht es allein, dass sich des Menschen Mund in Gottes Mund verwandelt. Jedes Ding wird Gott, sobald ihr glaubt, dass es Gott ist. Und wenn irgendwo Gottes Mund zu euch spräche, und ihr glaubtet, dass es Menschenmund sei, so ist auch schon Gottes Mund zum Menschenmund erniedrigt. Warum glaubt ihr nicht, dass euer eigener Mund Gottes Mund sein kann? Warum sagt ihr nicht zu euch selbst, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott? Wenn ihr es sagtet und glaubtet, so hätte euch der Glaube geholfen in derselbigen Stunde. So aber wollt ihr, dass Gottes Stimme dort spricht, wo kein Mund ist, dass seine Hand eingreift, wo kein Arm ist. In jedem Arm, der euren Willen hemmt, seht ihr Menschenarm, in jedem Mund, der euch widerspricht, Menschenmund. In eurem eigenen Arm seht ihr nur Menschenarm, in eurem eigenen Mund nur Menschenmund. Nicht Gottes Arm und nicht Gottes Mund. Wie soll Gott sich euch denn offenbaren, wenn ihr nicht an ihn glaubt und dass er überall ist? Viele sind unter euch, die da glauben, Gott verhänge das Schicksal, und zur gleichen Zeit glauben sie, sie könnten Herr über ihr Schicksal werden. Also glaubt ihr, ihr könntet Herr über Gott werden und dennoch Menschen bleiben? Ja, ihr könnt Herr über das Schicksal werden, aber nur, wenn ihr wisst, dass ihr Gott seid, denn nur Gott kann Herr über das Schicksal sein. Wenn ihr glaubet, dass ihr nur Menschen seid und von Gott getrennt und von Gott geschieden und ein anderes als Gott, so bleibet ihr unverwandelt und das Schicksal steht über euch. Ihr fragt, warum hat Gott den Krieg entstehen lassen? Fragt euch selbst, warum habt ihr ihn entstehen lassen? Seid ihr denn nicht Gott? Ihr fragt, warum enthüllt uns Gott nicht die Zukunft? Fragt euch selbst, warum glaubt ihr nicht, dass ihr Gott seid? Dann wüsstet ihr um die Zukunft, denn ihr erschafft sie euch selbst, jeder den Teil, der ihm obliegt, und aus dem Teil, den er selbst schüfe, könnte jeder das Ganze erkennen und vorher wissen. So aber bleibt ihr Sklaven des Schicksals, und das Schicksal rollt wie ein fallender Stein, und der Stein seid ihr, ein Stein aus Sandkörnern gefügt und gekittet, und ihr rollet mit ihm und fallet mit ihm. Und wie er rollt und wie er fällt, so ändert er seine Form in immer neue und neue Formen, gemäß den unwandelbaren Gesetzen der ewigen Natur. Auf die Sandkörner, die seinen Leib bilden, hat der Stein nicht Acht. Wie könnte er denn? Alles, was aus Erde besteht, kümmert sich nur um den eigenen Leib. Bisher war der große Menschheitsstein ein lockerer Stein, aus Sandkörner verschiedener Farbe wirr durcheinander gemengt. Jetzt erst nimmt er die Form an, die jedes einzelne Sandkorn im Kleinen hat. Er wird die Form eines einzigen, riesigen Menschen. Jetzt erst geschieht die Erschaffung des Menschen aus Hauch und Lehm. Und die, die Kopf sind, nüchterner, denkender, die werden zusammen sein Kopf sein. Und die, die Gefühl sind, weiches, ertastendes, schauliches, beschauliches, die werden sein Gefühl sein. So werden die Völker beisammenstehen, nach Art und Artung eines jeglichen, und nicht nach Wohnsitz, Abstammung oder Sprache. Hättet ihr von Anbeginn daran geglaubt, dass ihr Gott seid, so wär's im Anbeginn so geworden. So aber habt ihr warten müssen, bis das Schicksal Hammer und Meißel, Krieg und Elend zur Hand nahm um den widerspenstigen Stein zu behauen. Ihr hofft, daß aus dem Mund dessen, den ihr Zrcadlo, den Spiegel nennt, Gott zu euch sprechen wird? Hättet ihr den Glauben gehabt, daß er Gott ist und nicht nur sein Spiegel, so hätte euch Gott die volle Wahrheit gesagt über das, was da kommen wird. So aber kann nur ein Spiegel zu euch reden und euch einen winzigen Teil der Wahrheit enthüllen. Ihr werdet es hören und dennoch nicht wissen, was ihr tun sollt. Wisst ihr doch nicht einmal jetzt, dass ihr den wertvollsten Teil des Geheimnisses, den ein Mensch ertragen darf, solange er noch sterblich ist, in wenigen Worten bereits empfangen habt? Ein Linsengericht werdet ihr bekommen, so ihr nicht nach mehr begehret. »Wie geht der Krieg aus? Wer gewinnt?« platzte der tschechische Lakai mitten in die prophetische Rede hinein. »Die Deutschen? Pane Zrcadlo, was ist das Ende?« »Das Ende?« Der Schauspieler kehrte ihm langsam und verständnislos das Gesicht zu. Seine Züge wurden schlaff, und in den Augen erlosch das Leben. »Das Ende?« »Der Brand von London und der Aufstand in Indien, das ist der Anfang vom Ende.« Die Leute umdrängten den Besessenen und bestürmten ihn mit Fragen, aber er gab keine Antwort mehr, glich einem Automaten ohne jede Empfindung. Der russische Kutscher stierte mit verglasten Augen vor sich hin. Die Zügel, mit denen er die Aufrührer zu lenken gehofft hatte, waren seinen Händen entfallen. Sein Spiel war verloren. Wo der Sektierer Wahnsinn losbrach, gab es für ihn, den Machtbegierigen, keine führende Rolle mehr. Ein unfassbares Gespenst hatte ihn vom Bock herabgestürzt und lenkte den Wagen. Polyxena richtete, um ihre Sehkraft wiederzugewinnen, den Blick auf das dunkelgähnende Loch, um das die Menge herumgesessen war. Die ganze Zeit über hatte der Schauspieler dicht unter der Acetylenfackel gestanden. Das grelle, schneidende Licht hatte sie fast blind gemacht. Immer wieder tauchte der Reflex der Flamme, wie sie auf der Netzhaut brannte, aus dem schwarzen Hintergrund empor. Andere Bilder gesellten sich hinzu. Schemenhafte Gesichter drängten aus der Tiefe da unten, dem äußeren Sinn erkennbar geworden infolge der Ermüdung der Augennerven. Die Ausgeburten einer seelischen Walpurgisnacht rückten heran. Polyxena fühlte, daß jede Fieber in ihr zuckte und bebte in einer fremdartigen Erregung. Die Worte des Schauspielers hallten in ihr nach, hatten irgend etwas geweckt, was ihr bis dahin vollkommen unbekannt gewesen war. Auch die Männer mußte es wie fanatischer Taumel ergriffen haben. Sie sah, daß ihre Mienen verzerrt waren und sie wild durcheinander gestikulierten, hörte ihre Schreie: »Gott hat zu uns gesprochen! Ich bin Gott, hat er gesagt!« Ottokar lehnte an der Wand, sprachlos, Lippen und Gesicht bleich, die flackernden Augen unverwandt auf den wie aus Stein gehauen dastehenden Schauspieler gerichtet. Sie blickte wieder auf die gähnende, dunkle Öffnung und fuhr zusammen. Stiegen da nicht Gestalten herauf, in Kleider aus Nebel gehüllt, gespenstische Wirklichkeit und nicht mehr Reflex? Ottokar noch einmal, sein Ebenbild als Schatten der Vergangenheit, ein Zepter in der Hand. Dann ein Mann mit einem rostigen Helm und einer schwarzen Binde über den Augen, wie Jan Zizka, der Hussit, und ihre Urahne, die Gräfin Polyxena Lambua, die hier im Turm wahnsinnig geworden war, in grauem Kerkergewand. Sie lächelte grausig zu ihr empor, und alle mischten sich unter die Aufrührer, ohne von ihnen gesehen zu werden. Das Bild Ottokars verschmolz mit dem Lebendigen. Der Mann mit dem Helm trat hinter den Schauspieler und verschwand. Statt seiner schwarzen Binde fiel plötzlich ein Schlagschatten über Zrcadlos Gesicht, und der rostige Helm war in wirres Haupthaar verwandelt. Die Schemen der toten Gräfin huschten neben den Russen und umschlossen mit den Händen würgend seinen Hals. Er schien es zu spüren, denn er rang angstvoll nach Atem. Ihre Gestalt löste sich allmählich auf unter dem sengenden Schein der Acetylenfackeln, aber die weißen Finger blieben sichtbar. Polyxena begriff, was ihr die Bilder in stummer Sprache sagen wollten. Sie richtete ihre ganze Willenskraft auf Zrcadlo und dachte daran, was ihr der Tatar über Aweysha erzählt hatte. Fast im selben Augenblick kam Leben in den Schauspieler. Sie hörte das Zischen, wie er die Luft heftig durch die Nasenlöcher in sich riss. Die Männer prallten zurück, als sie ihn so verwandelt sahen. Der Gerber Haflik deutete mit steifem Arm auf die Schattenbinde und schrie: »Jan Zizka! Jan Zizka von Trocknow!« »Jan Zizka von Trocknow«, lief es in scheuem Geflüster von Mund zu Mund. »Jan Zizka von Trocknow«, kreischte der tschechische Lakai und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. »Die böhmische Liesel hat gesagt, dass er kommen wird.« »Die böhmische Liesel hat's prophezeit«, kam es wie ein Echo aus dem Hintergrund. Zrcadlo streckte suchend die linke Hand aus, als kniete vor ihm ein unsichtbarer Mensch, nach dessen Haupt er fassen wollte. In seinen Augen lag der Ausdruck der Blindheit. »Que demain, s'vous plaît?« hörte ihn Polyxena murmeln. »Mönch, wo hast du deine Tonsur?« Dann hob er langsam Zoll für Zoll die Faust und ließ sie plötzlich wie auf einen Amboss schmetternd niederfallen. Ein Ruck des Entsetzens fuhr durch die Menge, als habe er in Wirklichkeit, wie Zizka zur Zeit der Taboriten, einem Pfaffen den Schädel zertrümmert. Polyxena glaubte, den Schemen eines Mannes in grauer Kutte niederstürzen zu sehen. Die Historien aus den Hussitenkriegen, die sie in ihren Kinderjahren heimlich gelesen, trat vor ihren Blick. Auf weißem Pferd der schwarze Zizka in eiserner Rüstung vor seinen Kämpferscharen, blitzende Sensen und stachelige Morgensterne, zerstampfte Felder, brennende Dörfer, geplünderte Klöster. Sie sah im Geiste die blutige Schlacht gegen die Adamiten, die, Männer und Frauen nackt, angeführt von dem rasenden Borek Klatowski, nur mit Messern und Steinen in den Händen sich auf die Hussiten stürzten, sich in ihre Kehlen verbissen, bis man sie niederschlug wie tolle Hunde und die letzten 40 umzingelte und auf Scheiterhaufen lebendig briet. Sie hörte das Kriegsgetümmel in den Straßen Prags, die mit Ketten gesperrt waren, um den Ansturm der wahnwitzigen Taboriten aufzuhalten, hörte die Schreckensrufe der fliehenden Besatzung auf dem Hradschin, das Klirren der Streitkolben und Klingen der Äxte, das Sausen der Schleudern. Sie sah, wie der Fluch der sterbenden Adamiten, der einäugige Zizka soll erblinden, an ihm in Erfüllung ging, sah den Pfeil schwirren, der ihn in das noch sehende Auge traf, sah ihn, gestützt links und rechts von seinen Hauptleuten, auf einem Hügel in die Nacht seiner Blindheit hineinstarren, während unten zu seinen Füßen im Sonnenschein die Schlacht tobte, hörte ihn Befehle geben, die die Scharen seiner Feinde niedermähten wie Sicheln das Getreide, sah den Tod von seiner ausgestreckten Hand ausgehen wie einen schwarzen Blitz. Und dann das Furchtbarste von allem. Zizka, an der Pest gestorben und dennoch lebendig, seine Haut auf eine Trommel gespannt. Ihr schepperndes, grauenhaftes Bellen jagte alle in die Flucht, die es hören. Jan Zizka von Trocknow, der Blinde und Gehäutete, reitet, ein Gespenst auf verwestem Pferd, unsichtbar seinen Horden voran und führt sie von Sieg zu Sieg. Das Haar sträubte sich ihr bei dem Gedanken, dass der Geist Zizkas auferstanden und in den Körper des besessenen Schauspielers gefahren sein könnte. Wie ein Sturmwind brachen die Worte Zrcadlos los, der sie zu den Anführern sprach, aus seinem Munde hervor, bald schrill und gebieterisch, dann wieder heiser, aufpeitschend, in kurzen abgebrochenen Sätzen hintereinander herjagend und die Wurzeln der Besinnung aus jedem Hirn reißend. Schon der Klang der einzelnen Silben betäubte wie mit Keulenschlägen. Was sie bedeuteten, sie konnte es nicht erfassen, so laut rauschte ihr vor Aufregung das Blut in den Ohren. Sie erriet nur, was er sagte, an dem wilden Feuer in den Augen der Männer, an den geballten Fäusten, an den sich duckenden Köpfen, wenn die Rede nach geflüsterten Pausen von Zeit zu Zeit losbrach wie ein Orkan und über die Herzen hinfegte. Immer noch sah sie die drosselnden Finger ihrer Ahne um den Hals des russischen Kutschers gelegt. »Die Bilder meiner Seele sind zu Gespenstern geworden und tun dort unten ihr Werk«, flüsterte sie, »und es kam wie schnelle Erkenntnis über sie, dass sie losgelöst von ihnen sei und für eine Weile ein eigenes Selbst sein könne.« Ottokar schaute zur Decke auf, als fühlte er mit einem Mal ihre Nähe. Seine Augen blickten fest in die ihren. Der Ausdruck der Trauer und der Abgezogenheit lag darin, den sie so gut an ihm kannte. »Er sieht und hört nichts«, wusste sie. »Die Worte des Besessenen sind für ihn bestimmt. Das Gebet der Stimme im Lindenhof geht in Erfüllung. Mutter Gottes, gebenedeite, erhöre die Sehnsucht, die ihn verzehrt, aber lass seine Hände rein bleiben von Menschenblut.« Wie das brausende Lied aus Orgelklängen hüllte es sie plötzlich ein. Das Gefühl einer unermeßlichen Liebe zu Ottokar, wie sie nie für möglich gehalten, dass es je ein Menschenherz empfinden könnte. Als sei der dunkle Vorhang der Zukunft für einen Augenblick entzweigerissen, sah sie Ottokar dastehen, ein Zepter in der Hand. Der Schemen, der sich vorhin mit ihm verschmolzen hatte, wurde Fleisch und Wirklichkeit für sie, und auf dem Haupt eine Herrscherkrone. Jetzt verstand sie, welche Sehnsucht Ottokar verzehrte, ihretwegen. »Meine Liebe ist nur ein schwacher Widerschein der seinen.« Sie kam sich vor wie zerschmettert, konnte nicht mehr denken. Wie ein fernes Murmeln pochte die Rede Zrcadlos an ihr Bewusstsein. Er sprach von Böhmens versunkener Pracht und von dem Glanz einer neuen, kommenden Herrlichkeit. Und jetzt, König, hatte er nicht König gesagt? Sie sah, dass Ottokar zusammenzuckte und unverwandt zu ihr emporstarrte, als erkannte er sie plötzlich, fahl im Gesicht wurde, sich ans Herz griff und mit dem Umsinken kämpfte. Dann zerriss ein betäubendes Getöse die Luft und verschlang die letzten Worte des Schauspielers. Jan Zizka von Trocknow wird unser Führer sein!« Zrcadlo deutete auf Ottokar und brüllte ein Wort in die aufgeregte Menge. Sie verstand es nicht, sah nur, dass ihr Geliebter ohnmächtig niederstürzte, hörte ihren eigenen, gellenden Schrei »Ottokar! Ottokar!« Ein Heer von weißen Augen war plötzlich zu ihr emporgekehrt. Sie fuhr zurück, sprang auf, prallte mit jemand zusammen, der da in der Dunkelheit gestanden haben musste. »Es ist der Bucklige von der Schlossstiege«, schoss es ihr durch den Kopf. Dann riss sie die Tür des Turmes auf und stürzte über den Lindenhof in ein Nebelmeer hinein. Ende von Kapitel 6, gelesen von Hokus Pokus. Teil 11 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 7 Abschied. Teil 1. Mit Riesenschritten nahte der Zeitpunkt heran, der allmählich ein Ereignis ersten Grades im Leben des Herrn kaiserlichen Leibarztes bedeutete. Der 1. Juni, die Reise nach Karlsbad. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang umkreiste der rotbewestete Kutscher die königliche Burg, bis das Fenster klang, und er der Haushälterin allerlei für den gnädigen Herrn bestimmte frohe Botschaften hinaufrufen konnte. Das neue Riemzeug sei blank geputzt. Die mit Emaille-Kutschenlack solventner Partersatz bestrichene Reisekutsche glücklich trocken geworden, und Karliczek habe bereits im Stall gewiehert. Der Herr kaiserliche Leibarzt konnte den Tag des Aufbruchs kaum mehr erwarten. Es gab keine Stadt der Welt, der man so gern den Rücken kehren möchte, wenn man in ihr wohnt, wie Prag, aber auch keine, nach der man sich so zurücksehnt, kaum dass man sie verlassen hat. Auch der Herr kaiserliche Leibarzt war ein Opfer dieser sonderbaren Anziehungs- und Abstoßungskraft, obwohl er eigentlich gar nicht in Prag wohnte, vielmehr im Gegenteil auf dem Hradschin. Die Reisekörbe standen bereits gepackt im Zimmer umher. Der Herr kaiserliche Leibarzt hatte in der verflossenen Nacht einen Tobsuchtsanfall bekommen. Sämtliche junge und alte böhmische Liesels, Zrückhaltlos, Mandschus und grüne Frösche zum Teufel gejagt. Kurz, einen Energiesturm in seiner Brust heraufbeschworen, der ihn befähigte, in weniger als einer Stunde alles, was sich in Schränken und Kommoden für den Karlsbader Aufenthalt geeignetes vorfand, in die Schlünde der Felleisen und Ledertaschen hineinzustopfen, etwa wie ein wirklicher Pinguin Fische in die Schnäbel seiner Jungen, und schließlich die dick geschwollenen Koffer, denen die Rockschöße, Halsbinden und Unterhosen nur so zum Maul heraushingen, so lange zu behüpfen und zu beflattern, bis ihr Widerstand endlich gebrochen war und die Riegel seufzend ins Schloss knipsten. Nur ein paar Pantoffel mit eingestickten Tigerköpfen und Vergissmeinnichtgrenzen aus Glasperlen sowie ein Nachthemd hatte er zurückbehalten und beides vor Ausbruch seiner Raserei sorgfältig mit Bindfaden am Kronleuchter befestigt, damit sie sich nicht vor seinem blinden Wüten verkröchen und dann wochenlang unauffindbar seien. Erstere trug er jetzt an den Füßen, in letzteres eine Art bis auf die Knöchel herabwallendes Bußgewand mit goldenen Knöpfen und hinten einer Kämmererspange, um zu Sitzbadezwecken ein Hochstecken der hinderlich langen Schlippen bewerkstelligen zu können, hatte er seinen hagern Leib gehüllt. In diesem Aufzug durchmaß er ungeduldigen Schrittes sein Zimmer. So glaubte er wenigstens. In Wirklichkeit lag er im Bett und schlief. Zwar den unruhigen Schlaf des Gerechten vor der Abreise, aber immerhin, er schlief und träumte. Das Träumen war eine lästige Begleiterscheinung des Karlsbader Unternehmens. Er kannte das. Jedes Mal im Mai pflegte es sich einzustellen, und gar in diesem Mai hatte es geradezu unerträgliche Formen angenommen. In früheren Jahren hatte er hartnäckig alles, was ihm in solchen Fällen träumte, tagebücherlich vermerkt, im Wahn, es zu bannen, bis er dahinter kam, dass es dadurch nur schlimmer wurde. So war ihm schließlich nichts anderes übrig geblieben, als sich mit der unleidlichen Tatsache abzufinden und auf die übrigen 11 Monate zu hoffen, in denen ihm erfahrungsgemäß tiefer, bewusstloser Schlummer gewiss war. Beim Hin- und Herwandern blieb sein Blick zufällig auf dem Abreiskalender über dem Bett haften, und verblüfft las er, dass dort immer noch der 30. April, das niederträchtige Datum der Walpurgisnacht, hing. »Das ist ja grässlich«, murmelte er, »4 volle Wochen noch bis zum 1. Juni und die Koffer schon gepackt. Was soll ich jetzt nur anziehen? Ich kann doch nicht im Hemd zum Schnellfrühstücken gehen.« Der Gedanke, alles wieder aufsperren zu müssen, war ihm entsetzlich. Er malte sich aus, wie die zum Platzen vollen Reisetaschen sogleich die ganze Garderobe ausspeien müssten, womöglich rülpsend und ächzend, als hätten sie Brechweinstein gefressen. Im Geiste sah er bereits zahllose Krawatten jeglicher Gattung sich auf ihn zuschlängeln wie Nattern. Der Stiefelzieher wollte ihn, aus Wut so lange eingesperrt gewesen zu sein, mit Krebsscheren in die Fersen beißen, und gar ein rosa Strickgeflecht, ähnlich einem Kinderhäubchen, nur mit weißen, weichen Glacé-Lederriemen statt Bändern. Es war die höchste Unverschämtheit, dass sich ein toter Gebrauchsgegenstand so etwas erlauben durfte. Nein, beschloss er im Traum, die Koffer bleiben zu. In der Hoffnung, doch vielleicht falsch gelesen zu haben, setzte der Herr kaiserliche Leibarzt seine Brille auf und wollte den Kalender nochmals überprüfen. Da wurde das Zimmer plötzlich eiskalt, und die Gläser beschlugen sich im Nu mit Wasserdampf. Als er sie abnahm, stand ein Mann vor ihm, nackt, nur ein Schurzfell um die Lenden, dunkelhäutig, hochgewachsen, unnatürlich schmal und eine schwarze Mitra, aus der goldene Funken herausleuchteten, auf dem Haupt. Der Herr kaiserliche Leibarzt wusste sofort, dass es der Luzifer war, wunderte sich aber nicht im geringsten, denn es wurde ihm gleichzeitig klar, dass er tief innerlich eine solche Erscheinung längst erwartet hatte. »Du bist der Mann, der alle Wünsche in Erfüllung gehen lassen kann?« fragte er und verbeugte sich unwillkürlich. »Kannst du auch?« »Ja, ich bin Gott, in dessen Hände die Menschen ihre Wünsche legen«, fiel ihm das Phantom in die Rede und deutete auf das Lendentuch. »Ich bin der einzig Gegürtete unter den Göttern, die anderen sind geschlechtslos. Nur ich kann Wünsche verstehen. Wer in Wahrheit geschlechtslos ist, der hat für immer vergessen, was Wünsche sind. Die unerkennbare, tiefste Wurzel jedes Wunsches ruht stets im Geschlecht, wenn auch die Blüte, der wache Wunsch, scheinbar nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun hat. Der einzige Erbarmer unter den Göttern bin ich. Es gibt keinen Wunsch, den ich nicht auf der Stelle hörte und erfüllte. Aber nur die Wünsche der Seele höre ich und bringe sie dem Licht. Darum heiße ich Luciferro. Für die Wünsche, die aus dem Munde der wandelnden Leichname kommen, ist mein Ohr taub. Deshalb entsetzen sich diese Toten vor mir. Ich zerfleische die Leiber der Menschen erbarmungslos, wenn ihre Seele es wünscht. Wie ein erbarmungsreicher Chirurg, erbarmungslos aus höherem Wissen, brandige Glieder erkennt und entfernt, so auch ich. Manches Menschenmund schreit nach dem Tod, indes seine Seele nach Leben schreit. Dem zwinge ich das Leben auf. Viele lechzen nach Reichtum, aber ihre Seele sehnt sich nach Armut, um durch das Nadelöhr einzugehen. Ich mach sie zu Bettlern auf Erden. Deine Seele und die deiner Väter haben sich nach Schlaf im irdischen Dasein gesehnt. Darum hab ich euch zu Leibärzten gemacht, hab eure Leiber in eine steinerne Stadt gesetzt und euch mit Menschen aus Stein umgeben. Flugbeil, Flugbeil, ich weiß, was du willst. Du sehnst dich, wieder jung zu sein. Aber du zweifelst an meiner Macht und meinst, ich könnte die Vergangenheit nicht mehr zurückbringen, und wirst mutlos und möchtest lieber wieder schlafen gehen. Nein, Flugbeil, ich lasse dich nicht, denn auch deine Seele fleht, sie will jung sein. Darum werde ich euer beider Wunsch erfüllen. Ewige Jugend ist ewige Zukunft, und in dem Reich der Ewigkeit wacht auch die Vergangenheit wieder auf als ewige Gegenwart. Der kaiserliche Leibarzt bemerkte, dass die Erscheinung bei den letzten Worten durchsichtig wurde, und statt ihrer, da wo die Brust gewesen war, eine Ziffer immer deutlicher und deutlicher erschien, bis nur mehr das Datum 30. April übrig blieb. Um dem Spuk ein für allemal ein Ende zu setzen, wollte er die Hand ausstrecken und den Zettel abreißen, aber es gelang ihm nicht, und er sah ein, dass er wohl noch für eine Zeit die Walpurgisnacht mit ihren Gespenstern über sich werde ergehen lassen müssen. »Ich habe ja eine schöne Reise vor mir«, tröstete er sich, »und die Verjüngungskur in Karlsbad wird mir gut tun.« Da es ihm nicht glücken wollte, aufzuwachen, blieb ihm nichts anderes übrig, als in festen, traumlosen Schlummer zu versinken. Punkt 5 Uhr früh pflegte regelmäßig ein scheußlicher, schriller Ton, hervorgerufen durch einen elektrischen Straßenbahnwagen, der um diese Zeit unten in Prag beim Böhmischen Theater in eine Kurve bog und die Schienen zum Heulen brachte, die Schläfer auf dem Hradschin zu wecken. Der Herr kaiserliche Leibarzt war so gewöhnt an diese unliebsame Lebensäußerung der verächtlichen Welt, dass sie ihn gar nicht mehr störte, und er vielmehr anfing, sich unruhig im Bett hin und her zu werfen, als diesen Morgen der Ton befremdlicherweise ausblieb. »Es muß was los sein da unten«, schob sich eine Art logische Erwägung durch sein Bewusstsein und zog ein Heer dumpfer Erinnerungen an die letzten Tage hinter sich drein. Des Öfteren hatte er, gestern noch, durch sein Fernrohr geguckt, und jedes Mal waren die Straßen überfüllt von Menschen gewesen. Sogar über die Brücken war das Getümmel gewogt und das unaufhörliche »Slava« und das »Nastra« Geschrei hatte sich in langgezogenen »Ha! Ha! Ha!« Rufen bis zu seinem Fenster verirrt. Gegen Abend war dann über dem Hügelrücken im Nordosten Prags das riesige Transparentbild Zizkas, beleuchtet von zahlreichen Fackeln, sichtbar geworden, wie ein weißes Spektrum aus der Unterwelt. Seit Kriegsausbruch zum ersten Mal wieder. Er hätte der Sache weiter keine Beachtung geschenkt, wenn ihm nicht schon vorher allerlei sonderbare Gerüchte zu Ohren gekommen wären. Zizka habe sich, auferstanden von den Toten, leibhaftig und wirklich, die Haushälterin beschwor es sogar unter allen Zeichen höchster Erregung mit sämtlichen 10 Fingern, da und dort nächtlicherweile in den Gassen gezeigt. Dass den Prager Fanatikern nie etwas unwahrscheinlich genug dünkte, um es nicht so lange weiter zu erzählen, bis sie es selbst glauben und ein Menschenauflauf entstanden ist, wusste er aus langer Erfahrung. Aber eine derartig hirnverbrannte Idee festen Fuß fassen zu sehen, war ihm denn doch neu. Kein Wunder daher, dass er sich im Halbschlaf das Ausbleiben des Trambahngeräusches als Anzeichen ausbreitender Unruhen deutete. Überdies mit voller Berechtigung, denn tatsächlich stand Prag wieder einmal im Zeichen des Auflaufs. Einige Stunden später erschien ihm, mitten ins schönste Dröseln hinein, wie Weiland dem Belsarzer eine Hand, nur war es die eines Hausknechts namens Ladislaus, und obendrein schrieb sie nicht, hätte es auch gar nicht können, sondern überreichte ihm vielmehr eine Visitenkarte. Darauf zu lesen war »Stefan Brabetz«, behördlich konzessioniertes Privatorgan zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, sorgfältigste Überwachung des Ehelebens, nebst Eruierung diskreter Kinder, sowie ununterbrochenes im Auge behalten säumiger Schuldner, Wechseleskommt und Häuserverkauf. Jeder verlorene Hund wird unter Garantie der Wiedererkenntnis zurückgebracht. Zahllose Dankschreiben.« »Walpurgisnacht«, murmelte der kaiserliche Leibarzt und glaubte allen Ernstes einen Augenblick, er träume noch. »Was will der Mensch?« fragte er laut. »Das weiß ich nicht«, war die lakonische Antwort. »Wie sieht er denn aus?« »Jeden Tag anders, bitteschön.« »Was soll das heißen?« »No, der Stefan Brabetz zieht sich doch alle 5 Minuten um, weil er nicht will, dass man weiß, dass es ist.« Der kaiserliche Leibarzt dachte eine Weile nach. »Gut, er soll hereinkommen.« Somit ließ sich ein heftiges Räuspern auf der Türschwelle vernehmen, und an dem entschwindenden Hausknecht vorbei huschte auf lautlosen Gummisohlen ein Mann ins Zimmer, mit beiden Augen schielend, eine aufgeklebte Warze auf der Nase, die Brust voller Blechorden, unter dem verbindlich gekrümmten Arm eine Aktentasche nebst Strohhut, und ließ einen Schwall serviler Phrasen los, der mit den Worten schloß: »Womit ich Euer Exzellenz, Gnäherr kaiserlich-königlicher Leibarzt, meine alluntertänigste Aufwartung zu machen gestatte.« »Was wünschen Sie?« fragte der Pinguin scharf und machte unter der Bettdecke eine unwirsche Flatterbewegung. Der Spitzel wollte wieder zu säuseln beginnen, wurde aber jäh unterbrochen. »Was Sie wünschen, will ich wissen.« »Es, bitte schön, pardon, es handelt sich nämlich um die gnädigste Fräulein Komtesse. Natürlich, bitte schön, Exzellenz, eine sehr hochansehnliche junge Dame. Nicht, dass ich auf Sie sag, Gottes Willen.« »Was für eine Komtesse?« fragte der Leibarzt erstaunt. »No, Exzellenz werden schon wissen.« Flugbeil schwieg. Er scheute sich aus Taktgefühl weiter nach dem Namen zu forschen. »Nein, ich kenne keine Komtesse.« »Alsdann, bitte, nicht, Exzellenz.« »Ja, übrigens, was habe ich damit zu tun?« Der Detektiv ließ sich schwalbenhaft und ehrerbietig auf die Sesselkante nieder, drehte seinen Hut, schielte süßlich lächelnd zur Decke empor und wurde dann plötzlich beredt. »Entschuldigen schon, Exzellenz, aber ich hab mir denkt, die Fräulein Komtesse ist nämlich eine wunderschöne junge Dame mit noch zarten Formen, wie man so sagt, no und so und überhaupt, no, und da hab ich mir denkt, es isse sich doch jammerschad, dass sich eine vornehme Dame und noch dazu in jungen Jahren, wo sie's doch nicht nötig hat, in einen elendigen Lumpen wie den Wondräg wegschmeißt, der was keinen Heller in der Tasche hat und so. »Na, no, und gar, wo Exzellenz gnä kaiserlich-königlicher Leibarzt im Hause ein- und ausgehen, und es im Hause doch viel bequemer wär. Übrigens, wenn es zu Hause nicht passt, wisst ich ein anderes Haus, wo ein jedes Zimmerl einen extra Ausgang hat, und so.« »Interessiert mich nicht, schweigen Sie«, fuhr der Pinguin auf, senkte aber doch im selben Atem versöhnlich die Stimme, denn er hätte gern gewusst, was weiterkommen werde. »Ich habe keine Verwendung für den Artikel.« »Alsdann bitte nicht, Exzellenz«, hauchte das Privatorgan sichtlich enttäuscht. »Ich hab ja auch nur gemeint. Schade. Es hätte mich nur ein Wort an die Fräulein Komtesse gekostet, denn ich weiß etwas auf sie. No, und außerdem hab ich mir halt denkt, Exzellenz hätte dann...« Die Stimme des Herrn Brabetz bekam einen spitzen Ton. »Auch nicht mehr zur böhmischen Liesel zu gehen gebraucht. Tje!« Der Herr kaiserliche Leibarzt erschrak, wusste einen Moment lang nicht, was er sagen solle. »Sie glauben doch nicht am Ende, ich sei deshalb zu der alten Vettel gegangen. Sind Sie verrückt?« Der Detektiv hob abwehrend die Hände. »Ich und sowas glauben? Mein Ehrenwort, Exzellenz!« Er vergaß mit einem Mal zu schielen und blickte den kaiserlichen Leibarzt lauernd an. »Ich weiß doch, selbst versteht sich, dass Exzellenz gewiss andere Gründe gehabt haben, als Exzellenz, pardon, zur bämischen Liesel, tje, gegangen sind. Na, no, und deswegen bin ich ja eigentlich gekommen. Tje, andere Gründe.« Der Pinguin schob sich neugierig vom Polster. »Und die wären?« Brabetz zuckte die Achseln. »Ich leb doch von Diskretion. Ich will ja nicht direkt sagen, dass Exzellenz in die Verschwörung, die was mit der Liesel zusammenhängt, verwickelt sind, obwohl...« »Was, obwohl?« »Obwohl heutigen Tags sehr angesehene Leute im Verdacht des Hochverrats stehen.« Der Herr kaiserliche Leibarzt glaubte nicht recht gehört zu haben. »Hochverrat?« »Nein, im Verdacht, im Verdachte, tje, im Verdachte.« Da der kaiserliche Leibarzt den Wink offenbar nicht verstand, wurde der Spitzel deutlicher. »Tje, no, und ein Verdacht?« Er betrachtete kramerfüllt seine Plattfüße. »Geneigt, leider. Es wäre von Rechts wegen meine Pflicht, an gewissen Stellen untertänig zu vermelden und so, wenn ich etwa von einem Verdachte weiß. Tje, ich bin nämlich ein pflichtreier Mensch, mein Ehrenwort. Außer freilich, wenn ich zu der Überzeugung komme, dass ein Verdacht entkräftet ist. Na, und schließlich wäscht ja im täglichen Leben eine Hand die andere.« Er blickte unwillkürlich auf seine schmutzigen Fingernägel. In dem Herrn kaiserlichen Leibarzt kochte die verhaltene Wut. mit anderen Worten, Sie wollen ein Trinkgeld? Bitte schön, ganz nach Euer Exzellenz ermessen.« »Gut.« Der kaiserliche Leibarzt klingelte. Der Hausknecht erschien. »Ladislaus, pack den Kerl beim Kragen und schmeiß ihn die Stiege hinunter.« »Zu dienen.« Die ungeheure Tatze entfaltete sich wie ein Palmblatt, verfinsterte das Zimmer, und eine Sekunde später waren Spitzel und Hausknecht verschwunden, als seien sie bis dahin nur ein Filmbild gewesen. Der Herr kaiserliche Leibarzt lauschte. Ein Krach unten im Flur. Dann polterten schwere Schritte die Stiege hinab, dem lebenden Geschoss nach. »Na, Servus, der Ladislaus hebt den Kerl, scheint mir, auf und wirft ihn vielleicht gar noch die Schlossstiege hinunter. Er nimmt die Sache wörtlich«, brummte der kaiserliche Leibarzt, kreuzte die Arme über der Brust und schloss die Lider, um die gestörte Morgenruhe wiederherzustellen. Ende von Kapitel 7, Teil 1, gelesen von Hokus Pokus. Teil 12 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 7 Abschied, Teil 2. Kaum eine Viertelstunde war vergangen, als ein Winseln ihn aufschreckte. Gleich darauf öffnete jemand vorsichtig die Tür, und Baron Elsenwanger, gefolgt von seinem gelben Jagdhund Brock, schlich, den Finger warnend auf die Lippen gelegt, auf den Zehenspitzen herein. »Grüß dich Gott, Konstantin! Ja, wo kommst du denn her, so in aller Frühe?« rief der kaiserliche Leibarzt erfreut. Aber es verschlug ihm sofort die Rede, als er ein leeres, blödsinniges Lächeln im Gesicht seines Freundes gewahrte. »Armer Teufel«, murmelte er, tief erschüttert, »er hat sein bisschen Verstand verloren.« »Psst, psst«, flüsterte der Baron geheimnisvoll, »psst, psst, nur nöt, nur nöt.« Und dann blickte er sich scheu um, zog hastig einen vergilbten Briefumschlag aus der Tasche und warf ihn aufs Bett. »Da, nimm, Flugbeil, aber nur nöt, nur nöt.« Der alte Jagdhund zog den Schwanz ein, richtete die halbblinden, milchig glänzenden Augen unverwandt auf seinen wahnsinnigen Herrn und öffnete rund das Maul, als wollte er heulen, aber es kam kein Ton aus seiner Kehle. Ein unheimlicher Anblick. »Was willst du, dass ich nicht tun soll?« fragte der kaiserliche Leibarzt mitleidig. Elsenwanger hob den Finger. »Thaddäus, ich bitte dich, aber nur nöt, nur nöt. Weißt, weißt, weißt...« Mit jedem seiner Flüsterworte kam er dem Ohr Flugbeils näher, bis er es fast mit dem Mund berührte. »Die Polizei ist mir auf der Spur, Thaddäus, und die Dienerschaft weiß auch schon davon. Psst, psst, alle sind's fortgelaufen, die Boena auch.« »Was? Deine Dienerschaft ist weggelaufen? Aber warum denn? Und wann?« »Heute früh. Psst, psst, nur nöt, nur nöt. Weißt, gestern war einer bei mir, einer mit schwarze Zähnen und schwarzer Handschuh, und geschägelt hat er auf beiden Augen. Weißt, einer von der Polizei.« »Wie hat er geheißen?« fragte der kaiserliche Leibarzt. »Brabetz, hat er gesagt, heißt er.« »Und was hat er gewollt von dir?« »Das Xenerl ist auf und davon, hat er gesagt. Psst, psst, ich weiß schon, warum sie weg ist. Sie hat alles erfahren. Psst, nur nöt, weißt, und ein Geld hat er wollen. Sonst sagt er alles, hat er gesagt.« »Du hast ihm doch hoffentlich keins gegeben.« Der Baron sah sich wieder scheu um. »Ich hab ihm halt vom Wenzel die Stiegen runterschmeißen lassen.« »Merkwürdig, wie richtig Verrückte manchmal doch handeln«, dachte der Pinguin bei sich. »Psst, aber jetzt ist der Wenzel auch weg. Der Brabetz hat ihm halt alles gesagt.« »Ich bitte dich, Konstantin, überleg doch ruhig, was könnte er ihm denn gesagt haben?« Elsenwanger deutete auf das vergilbte Kuvert. Der kaiserliche Leibarzt nahm es. Es war offen und, wie man auf den ersten Blick sehen konnte, leer. »Was soll ich damit, Konstantin?« »Jesis Maria und Josef, nur nicht, jammerte der Baron. Der kaiserliche Leibarzt sah ihn ratlos an. Elsenwanger näherte sich, Furcht in den Augen, wieder seinem Ohr und ächzte, »Der Bogumil, der Bogumil, der Bogumil!« Der kaiserliche Leibarzt fing an zu verstehen. Sein Freund hatte, wahrscheinlich rein zufällig, irgendwo im Bilderzimmer den Briefumschlag gefunden und sich so lange eingebildet, das Papier stamme von seinem toten Bruder Bogumil, alle möglichen Erinnerungen an Zrcadlo hineinmischend, bis er darüber den Verstand verloren hatte. »Weiß Thaddäus, es kann ja sein, er hat mich enterbt, weil ich ihn nie drunten in der Teinkirche besucht hab. Aber Jesis Maria, mir kann sich doch nicht nach Prag gehen. Gib's weg, Thaddäus, gib's weg. Nur nicht, ich darf doch nicht wissen, was drin steht. Ich wär doch sonst enterbt. Heb's auf, Flugbeil, heb's gut auf. Na, na, na, nur nicht neischauen, nicht neischauen. Und schreib drauf, dass es mir gehört, wenn du einmal stirbst. Weißt, dass es mir gehört. Aber versteck's gut, hörst. Bei mir ist es nimmer sicher, alle wissen davon. Drum sind's fort, das Xenerl ist auch fort.« »Was, deine Nichte?« rief der Leibarzt. »Ist fort? Wohin denn?« »Psst, psst, fort ist, weil's jetzt alle wissen.« Unablässig beteuerte Elsenwanger auf Flugbeils Fragen, Polyxena sei verschwunden, weil sie alles wisse. Mehr war aus ihm nicht herauszubringen. »Weiß Thaddäus, die ganze Stadt ist auf. Alle wissen davon. Gestern am Abend war der Zitzkerberg beleuchtet, weil sie das Testament gesucht haben. Und der Brock«, er zwinkerte geheimnisvoll nach dem Jagdhund hin, »muß doch was gemerkt haben. Schau nur, wie er sich fürcht. No, und bei der Zaradka ist die Fliegenpest ausgebrochen. Alles voller Fliegen, das ganze Palais.« »Konstantin, um Gottes Willen, was redest du da zusammen?« rief der kaiserliche Leibarzt. »Du weißt doch, in ihrem Haus war nie eine Fliege. Sie bildet sich das bloß ein. Glaub doch nicht alles, was du hörst.« »Meiner Seel und Gott«, beteuerte der Baron und schlug sich auf die Brust, »mit meinen eigenen Augen hab ich's gesehen.« »Die Fliegen?« »Ja, alles schwarz.« »Von Fliegen?« »Ja, von Fliegen. Aber ich muß jetzt gehen, sonst merkt's die Polizei. Und hörst, gut aufheben und nicht vergessen, wenn's stirbst, es gehört mir. Aber nit drin lesen, sonst bin ich enterbt. Nur nicht, und niemand sagen, dass sie hier war. Servus, Flugbeil, servus.« Auf den Zehenspitzen, leise wie er gekommen war, schlich der Wahnsinnige hinaus, mit eingekniffenem Schwanz der Jagdhund hinterdrein. Das Gefühl unsäglicher Bitterkeit überkam den Pinguin. Er stützte den Kopf in die Hand. »Wieder einen hat der Tod bei lebendigem Leib geholt. Armer, armer Kerl!« Er mußte an die böhmische Liesel denken und ihren Jammer, daß die schöne Jugend dahin war. »Was das nur sein mag mit der Polyxena und mit den Fliegen? Sonderbar! Ihr ganzes Leben hat die Zaradka sich gegen eingebildete Fliegen geschützt, so lange, bis sie wirklich gekommen sind. Es ist rein, als hätte sie sie allmählich herbeigewünscht.« Eine dumpfe Erinnerung stieg in ihm auf. Es habe ihm heute Nacht ein nackter Mann mit einer Mitra auf dem Kopf etwas von der Erfüllung unbewusster Wünsche erzählt. Irgendetwas, das sich ganz gut mit dem Erscheinen der Fliegen in Verbindung bringen ließ. »Ich muß fort«, scheuchte es ihn plötzlich auf. »Ich muß mich noch anziehen, wo nur das Frauenzimmer mit den Hosen wieder bleibt. Besser, ich fahr heute schon, nur weg aus dem grämlichen Prag. Da dunstet ja der Wahnsinn wieder einmal aus allen Gassen. Ich muß nach Karlsbad, mich verjüngen.« Er klingelte, wartete, niemand kam. Er klingelte nochmals. »Na, endlich!« Es klopfte. »Herein!« Erschrocken warf er sich in die Kissen zurück und zog die Bettdecke bis zum Kinn. Statt der Haushälterin stand die Gräfin Zaradka auf der Schwelle, eine Ledertasche in der Hand. »Um Himmels Willen, Gnädigste, ich hab nur ein Hemd an.« »Kann ich mir denken, dass Sie nicht in Reitstiefeln schlafen?« murmelte die Alte, ohne ihn anzusehen. »Die hat heute wieder einmal ihren Rappel«, dachte der kaiserliche Leibarzt und wartete, was die Gräfin sagen werde. Sie schwieg eine Weile und starrte in die Luft. Dann riss sie die Handtasche auf und reichte ihm eine alte Reiterpistole. »Da, wie ladet man das Zeug?« Flugbeil betrachtete die Waffe und schüttelte den Kopf. »Es ist ein Steinschlossgewehr, Gnädigste. Man kann es heutzutage kaum mehr laden.« »Ich will's aber.« »Nun, man müsste zuerst Pulver in den Lauf schütten, dann eine Kugel und Papier hineinstampfen und dann Pulver auf die Pfanne geben. Wenn der Feuerstein niederschlägt, zündet der Funke das Ganze.« »Gut, ich danke.« Die Gräfin steckte die Pistole wieder ein. »Gnädigste werden doch nicht am Ende Gebrauch von der Waffe machen wollen. Wenn Sie fürchten, es könnte zu Unruhen kommen, wär's doch das Beste, Sie führen aufs Land.« »Sie meinen, ich soll vor dem Gesindel davonlaufen, Flugbeil?« Die Greisin lachte grimmig auf. »Das fehlte noch. Reden wir sich von etwas anderem.« »Wie geht es der Comtesse?« begann der kaiserliche Leibarzt stockend nach einer Pause. »Die Xena ist fort.« »Was? Fort? Um Himmels Willen, ist ihr etwas geschehen? Weshalb sucht man sie nicht?« »Suchen? Warum? Glauben Sie, es wird besser, wenn man sie findet, Flugbeil?« »Aber wie ist denn das alles zugegangen? So erzählen Sie doch, Gräfin.« »Zugegangen? Sie ist seit Johanni von zu Hause fort. Sie wird wohl beim Ottokar Wondrake sein. Hab's mir immer gedacht, dass es so kommen muss. Das Blut. Ja, und dann war kürzlich ein Kerl bei mir. Langer gelber Vollbart, grüner Zwicker. Aha, der Brabetz«, murmelte der Pinguin. »Hat gesagt, er weiß was auf sie. Hat Schweigegeld haben wollen. Hab ihn natürlich rausgeschmissen.« »Und hat er denn nichts Genaueres erzählt? Ich bitte Sie, Gnädigste.« »Gesagt hat er, er weiß, dass der Ottokar mein unehelicher Sohn ist.« Der kaiserliche Leibarzt richtete sich empört auf. »Und das haben Sie sich gefallen lassen? Ich werde dafür sorgen, dass man den Halunken unschädlich macht.« »Kümmern Sie sich nicht um meine Angelegenheiten, Flugbeil«, brauste die Gräfin auf. »Die Leute reden noch ganz andere Sachen über mich. Haben Sie's denn nie gehört?« »Ich wäre doch sofort eingeschritten«, versicherte Flugbeil. »Ich«, aber die Alte ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Weil mein Mann, der Zaradka, der Oberhofmarschall selig, verschollen ist, heißt es, ich hab ihn vergiftet und seine Leiche im Keller versteckt. Gestern erst wieder in der Nacht haben sich drei Kerle heimlich hereingeschlichen, um ihn auszugraben. Ich habe sie mit der Hundspeitsche hinausgehauen.« »Ich glaube, Gnädigste, Sie sehen das ein wenig zu schwarz«, fiel der kaiserliche Leibarzt lebhaft ein. »Vielleicht kann ich die Sache aufklären. Es geht nämlich auf dem Hradschin die Sage, im Palais Morzin, wo Sie jetzt wohnen, sei ein Schatz versteckt. Den haben Sie vielleicht ausgraben wollen.« Die Gräfin gab keine Antwort, flackerte mit ihren schwarzen Augen im Zimmer umher. Eine lange Pause entstand. »Flugbeil«, stieß sie endlich hervor, »Flugbeil.« »Ich bitte sehr, Gnädigste.« »Flugbeil, sagen's, halten Sie's für möglich, dass, wenn man einen Toten nach vielen Jahren ausgräbt, dass da Fliegen aus der Erde kommen?« Den kaiserlichen Leibarzt überlief es eiskalt. »Fliegen?« »Ja, Schwärme weiß.« Der kaiserliche Leibarzt zwang sich gewaltsam zur Ruhe. Er drehte den Kopf zur Wand, damit die Zaradka das Grauen in seinem Gesicht nicht sehen solle. »Fliegen können nur von einer frischen Leiche kommen, Gräfin. Schon nach wenigen Wochen ist der Körper eines Menschen, wenn er in der Erde liegt, verwest«, sagte er tonlos. Die Gräfin dachte ein paar Minuten nach, ohne ein Glied zu rühren, völlig erstarrt. Dann stand sie auf und ging zur Tür, wandte sich noch einmal um. Wissen Sie das bestimmt, Flugbeil?« »Es ist ganz sicher. Ich kann mich nicht irren.« »Gut. Adieu, Flugbeil. Küss die Hand, gnädigste.« Der kaiserliche Leibarzt brachte die Worte kaum heraus. Die Schritte der alten Frau verhallten in dem steinernen Vorzimmer. Der kaiserliche Leibarzt wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Die Gespenster meines Lebens nehmen Abschied von mir. Entsetzlich, entsetzlich. Eine Stadt des Irrsinns und des Verbrechens hat mich umgeben und meine Jugend gefressen. Und ich hab nicht gehört und nicht gesehen, war taub und blind.« Er klingelte wie rasend. »Meine Hosen! Zum Donnerwetter, warum bringt man mir meine Hosen nicht?« Er sprang aus dem Bett und lief im Hemd zum Treppengeländer. Alles wie ausgestorben. »Ladislaus! Ladislaus!« Niemand rührte sich. Die Haushälterin schien wahrhaftig davongelaufen zu sein, wie die Diener Konstantins. Und der Ladislaus, verdammter Esel, wetten möchte ich, dass er den Brabetz totgeschlagen hat. Er riss das Fenster auf. Keine Seele auf dem Schlossplatz. Durch das Teleskop zu schauen hatte keinen Zweck. Das Ende des Rohrs war mit einem Klappenverschluss bedeckt, und er konnte doch nicht halbnackt auf die Brüstung hinaustreten, um ihn zu entfernen. So viel er mit freiem Auge unterscheiden konnte, wimmelte die Brücke von Menschen. »Narretei, verfluchte, jetzt bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Koffer wieder auszupacken.« Er wagte sich an eines der ledernen Ungeheuer heran und öffnete ihm den Rachen, wie der gottselige Androklus dem Löwen, und es quoll ihm eine Flut von Kragen, Stiefeln, Handschuhen und Strümpfen entgegen. Nur keine Hosen. Ein Felleisen hauchte die Seele in Form einiger geknüllter Gummimäntel, durchspickt mit Bürsten und Kämmen aus und sank dann entleert und seufzend zusammen. Ein anderes hatte seinen Inhalt mit Hilfe einer rötlichen Flüssigkeit, die es mehreren Mundwasserflaschen zu entlocken gewußt, nahezu verdaut. Im Bauch eines Korbes von sonst recht vertrauenswürdigem Aussehen fing es an, hoffnungsvoll zu klingeln, kaum daß der Pinguin die Hand ans Schloss gelegt. Aber es war nur der versehentlich eingepackte Küchenwecker, der von der engen Umarmung zahlreicher Schlummerpolster und feuchter Handtücher betäubt gewesen, nunmehr ahnungsfroh wie eine Lerche sein schmetterndes Morgenlied angestimmt hatte. Bald glich das Zimmer dem Tummelplatz eines Hexensabbats, angeordnet behufs Inventuraufnahme von Tietz oder Wertheim. Nur eine einzige, utensilienfreie Insel war dem Pinguin geblieben, von der er aus, gestreckten Halses, das unter der plutonischen Schaffenskraft seiner Hände aufgetürmte vulkanische Gelände ringsum überschauen konnte. Mit zornglimmenden Augen spähte er zu seinem Bette hin. Von dem Wunsche durchglüht, seiner Taschenuhr auf dem Nachtkastel habhaft zu werden, um nachsehen zu können, wie spät es sei, und von je ausbrechendem Ordnungssinn befallen, spannte er seine Kniekehlen, um einen Gletscher weißgestärkter Frackhemden zu erklimmen, aber es gebrach ihm an Mut, sein Vorhaben auszuführen. Nicht einmal Harras, der kühne Springer, hätte es gewagt, sich über solches Hindernis hinwegzusetzen. Er dachte nach. Nur noch zwei Koffer konnten die heiß ersehnten Beinhüllen bergen. Entweder der eine, eine gelbe, langgestreckte Kanaille aus Leipzig von Mädler und Co., oder der andere, ein starrer Granitwürfel aus grauer Leinwand, regelmäßig behauen in der Form wie ein Eckstein zu Salomons Tempel. Er entschloss sich nach längerem Schwanken zu dem Eckstein, verwarf ihn jedoch alsbald, denn sein Inhalt entsprach nicht dem Gebot der Stunde. Wohl näherten sich die Dinge, die er darin fand, Ereignissen gleich, die ihre Schatten vorauswarfen, hinsichtlich ihres Zweckes den Bedürfnissen der unteren Hälfte der Menschen, aber Hosen waren es deshalb noch lange nicht. Bloß zu anderen Zeiten nützliche Gegenstände traten da zutage. Eine zusammengerollte Badewanne aus Kautschuk, ein Stoß Seidenpapier, eine Wärmeflasche und ein geheimnisvoll bronzefarbig lackiertes Blechgefäß mit Schnabel, daran ein langer roter Gummischlauch, sich nach dem Vorbild der Schlange des Laokoon, nur viel kleiner und dünner, um den Hals der irrtümlich ins Reisegepäck geratenen Schreibtischstatuette des Feldherrn Graf Radetzky gewickelt hatte. Ein Seufzer der Befriedigung entrang sich der gequälten Brust Thaddäus Flugbeils. Er entsprang natürlich nicht der Freude des Wiedersehens mit dem roten, hinterlistigen Schlauch, sondern vielmehr dem frohen Bewusstsein, dass hinfort kein Missgriff mehr möglich sei und nur noch eine dünne, in Sachsen hergestellte Scheidewand, Herrn und Hose, Wunsch und Erfüllung voneinander trennten. Mit vorgestreckten, grausamen Ringerhänden näherte sich der Herr kaiserliche Leibarzt, gedeckt von einem Hügel aus Brokatwesten und Zigarettenschachteln, Schritt für Schritt dem scheinbar arglosen Friedenserzeugnis aus dem verbündeten Nachbarreiche. Die Ränder fest zusammengebissen, heimtückisch funkelnden Schlüssellochs und auf das eigene Gewicht vertrauend, blond und niederträchtig, erwartete das rohrplattengepanzerte Fabrikat von den Ufern der Pleiße den Angriff des Pinguins. Zuerst ein prüfendes Abtasten, ein fast zärtliches Drücken und Kneten der vorspringenden Knöpfe und Warzen, dann ein ärgerliches Zerren an der messingnen Unterlippe, sogar Fußtritte, schließlich psychologische Schreckversuche sollten es wohl sein, Anrufungen des Fürsten der Unterwelt. Aber alles umsonst. Nicht einmal den Regungen des Mitleids war der Sprössling der Firma Mädler und Co. zugänglich. Es ließ ihn kalt, dass der Herr kaiserliche Leibarzt sich in der Hitze des Gefechts die Schleppe seines Hemdes abtrat. Der herzzerreißende Leinwandschrei des schönen Büßergewandes verhallte ungewollt in der Luft. Der Pinguin entwurzelte ihm das linke lederne Ohr, warf es wutrauchend dem hämisch grinsenden Spiegelschrank ins Gesicht. Vergebens, der Sachse tat den Mund nicht auf. Ansturm auf Ansturm warf er zurück, ein Meister der Verteidigung. Antwerpen war ein Schmarren dagegen. Der verschlossene Sachse wußte, daß die wahre Springwurzel, sein Bollwerk zu bezwingen, ein kleiner stählerner Schlüssel, sicherer als in einer Dielenritze verborgen war, daß dieser Schlüssel an einem Ort hing, wo ihn der Herr kaiserliche Leibarzt tagelang nicht finden würde, nämlich an einem blauen Bändchen um den Hals seiner Exzellenz selbst. Hosenlos, die Hände ringend, ragte der Flugbeil wieder mitten aus seiner Insel und blickte bald hilfesuchend zu der Glocke auf dem Nachttischchen hin, bald verzweifelt an seiner dürren Wade nieder, an der, unverhüllt von dem zerrissenen Hemd, die grauen Haare wie Drähte abstanden. Hätte er eine Flinte gehabt und ein Kornfeld, er würde Ersteres in Letzteres geworfen haben. »Hätte ich doch geheiratet«, jammerte er greisenhaft weinerlich vor sich hin, »wie anders wäre alles gekommen. Jetzt muß ich den Abend meines Lebens allein und verlassen verbringen. Nicht einen einzigen Gegenstand besitze ich, der mich lieb hätte. Und ist's denn ein Wunder? Nie hat eine liebende Hand mir etwas geschenkt. Wie sollte Liebe von Dingen ausgehen? Alles habe ich mir kaufen müssen, sogar die da.« Er nickte seinen vergissmeinnicht umrandeten Tigerpantoffeln trübselig zu. »Extra geschmacklos habe ich sie mir bestellt, um mir einreden zu können, sie seien ein Geschenk. Ich habe geglaubt, dass dadurch die heimliche Traulichkeit in meiner Stube einziehen würde. O Gott, wie habe ich mich geirrt!« Und traurig gedachte er der einsam verbrachten Winternacht, wo er sich sie in einer Anwandlung von Rührseligkeit selbst zum Christkind beschert hatte. »O Gott, wenn ich wenigstens einen Hund besäße, der mich lieb hat, wie der Brock den Elsenwanger!« Er fühlte, dass es das Kindliche des Alters war, das ihn ergriffen hatte. Er wollte sich dagegen wehren, aber er fand die Kraft nicht mehr. Es half nicht einmal, dass er sich, wie zuweilen in solchen Fällen, selbst mit Exzellenz anredete. »Ja, ja, der Zrcadlo hat ganz recht gehabt beim grünen Frosch. Ich bin ein Pinguin und kann nicht fliegen. Hab doch nie fliegen können.« Ende von Kapitel 7. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 13 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 8. Die Reise nach Pisek, Teil 1. Abermals hatte es geklopft, immer wieder und wieder, lauter und leiser, aber der Herr kaiserliche Leibarzt getraute sich nicht mehr herein zu sagen. Er wollte sich nicht der Hoffnung hingeben, es könne die Haushälterin sein, die ihm seine Hosen brächte. Nur nicht noch eine Enttäuschung. Die Stimmung, sich selbst zu bedauern, in der sich Kinder und Greise so oft gefallen, hatte ihn völlig unterjocht. Aber endlich murmelte er trotzdem herein. Wieder schlug die Hoffnung fehl. Als er scheu aufsah, steckte die böhmische Liesel schüchtern den Kopf ins Zimmer. »Da hört sich doch alles auf«, wollte der Herr kaiserliche Leibarzt aufbrausen, aber es gelang ihm nicht einmal, sein Exzellenzgesicht aufzusetzen, geschweige denn die barschen Worte herauszubringen. »Geh Sie, Lisinko, bitt Sie, bring Sie mir meine Hosen«, hätte er gern in seiner Hilflosigkeit gefleht. Die Alte las in seinem Mienenspiel, wie weich ihm ums Herz war, und faßte Mut. »Verzeih, Thaddäus, ich schwör dir, es hat mich niemand gesehen. Ich wär auch nie zu dir herauf auf die Burg gekommen, aber ich muß dich sprechen. Hör mich an, Thaddäus, ich bitte dich. Nur eine einzige Minute, es geht ums Leben, Thaddäus. Hör mich an, es kommt gewiß niemand, es kann niemand kommen. Ich hab 2 Stunden unten gewartet und mich überzeugt, dass niemand im Schloss ist. Und selbst wenn jemand käme, ich würde mich lieber zum Fenster hinausstürzen, als dass ich dir die Schand antät, dass man mich hier im Zimmer antrifft.« Sie hatte die Sätze mit fliegendem Atem und in steigender Erregung hervorgestoßen. Einen Moment lang kämpfte der kaiserliche Leibarzt mit sich. Mitleid und altgewohnte Angst um den seit mehr als einem Jahrhundert hochgehaltenen, fleckenlosen guten Ruf des Namens Flugbeil lagen im Streit miteinander. Dann reckte sich ein freier, selbstbewusster Stolz, den er fast wie etwas Fremdes empfand, in ihm empor. »Schwachsinnige Trottel, besoffene Schlemmer, treulose Dienstboten, abgefeimte Wirte, Erpressergesindel und Gattenmörderinnen, wohin ich schaue. Weshalb sollte ich eine Ausgestoßene, die jetzt noch mitten in ihrem Schmutz und Elend mein Bild in Ehren hält und küsst, nicht freundlich aufnehmen?« Er streckte der böhmischen Liesel lächelnd die Hand entgegen. »Komm, setz dich, Lisinko, mach's dir bequem. Beruhig dich und wein nicht. Ich freue mich doch, wirklich, von Herzen. Überhaupt, das muß jetzt anders werden. Ich duld's nicht länger, dass du hungerst und im Elend zugrunde gehst. Was kümmern mich die Leute?« »Flugbeil! Thaddäus! Thaddäus!« schrie die Alte auf und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. »Sprich nicht so, Thaddäus! Mach mich nicht wahnsinnig! Der Wahnsinn läuft durch die Straßen, am hellerlichten Tag. Alle hat's schon gepackt, nur mich nicht. Halt den Kopf beisammen, Thaddäus, werd nur du nicht verrückt. Sprich nicht so zu mir, Thaddäus. Ich darf jetzt nicht den Verstand verlieren. Es geht ums Leben, Thaddäus. Du musst fliehen. Jetzt, jetzt gleich!« Sie lauschte zum Fenster hin mit offenem Mund. »Hörst du's? Hörst du's? Sie kommen! Rasch, versteck dich! Hörst du sie trommeln? Da, wieder, der Zizka, Jan Zizka von Trocknow, der Zrcadlo, der Teufel, Erstochen hat er sich, die Haut haben sie ihm abgezogen, bei mir, in meinem Zimmer, er hat so gewollt, und auf eine Trommel gespannt, der Gerber Havlik hat's getan. Er geht vor ihnen her und trommelt, die Hölle ist los, die Rinnsteine sind voll Blut, Borivoj ist König, der Ottokar Borivoj. Sie warf die Arme vor und starrte, als sähe sie durch die Mauern hindurch. »Sie werden dich erschlagen, Thaddäus. Der Adel ist schon geflohen, heute Nacht. Haben sie dich denn alle vergessen? Ich muß dich retten, Thaddäus. Sie erschlagen alles, was zum Adel gehört. Einen hab ich gesehen, der hat sich niedergebeugt und das rinnende Blut aus der Gosse getrunken. Da, da, die Soldaten kommen! Die Soldat...« Sie brach erschöpft zusammen. Flugbeil fing sie auf und legte sie auf einen Kleiderhaufen. Das Haar stand ihm zu Berge vor Entsetzen. Sie kam sofort wieder zu sich und wollte von neuem anfangen. »Die Trommel aus Menschenhaut! Versteck dich, Thaddäus! Du darfst nicht ums Leben kommen!« Er legte die Hand auf den Mund. »Sprich jetzt nicht, Lisinko. Hörst du? Folg mir. Du weißt, ich bin Arzt und muß das besser verstehen. Ich werde dir Wein bringen und was zu essen.« Er blickte sich um. »Herrgott, wenn ich nur meine Hosen hätte! Es geht gleich wieder vorüber. Der Hunger hat dich halt verwirrt, Lisinko.« Die Alte machte sich los und zwang sich, die Fäuste ballend, so ruhig wie möglich zu reden. »Nein, Thaddäus, du irrst dich. Ich bin nicht verrückt, wie du glaubst. Es ist alles wahr, was ich gesagt habe. Wort für Wort. Freilich, sie sind erst unten am Waldsteinplatz. Die Leute werfen in ihrer Angst die Möbel aus den Fenstern, um ihnen den Weg zu versperren. Und einige, die zu ihren Herren halten, brave Burschen, leisten ihnen Widerstand und bauen Barrikaden. Der Moller Osman, der Tatar vom Prinzen Ruan, führt sie an. Aber jeden Augenblick kann der Hradschin in die Luft fliegen. Sie haben alles unterminiert. Ich weiß es von den Arbeitern.« Wie aus alter Berufsgewohnheit legte ihr der Leibarzt die Hand auf die Stirn, ob sie nicht fiebere. »Sie hat ein sauberes Tuch um«, streifte ihn ein flüchtiger Gedanke. »Mein Gott, sogar den Kopf hat sie sich gewaschen.« Sie erriet, dass er sie immer noch für krank hielt, und dachte einen Augenblick nach, ehe sie fortfuhr, was sie tun könne, um ihn von der Richtigkeit ihrer Angaben zu überzeugen. »Willst du mir nicht eine Minute richtig zuhören, Thaddäus? Ich bin hergekommen, um dich zu warnen. Du musst sofort fliehen. Irgendwie. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann sind sie hier oben auf dem Burgplatz. Sie wollen vor allem die Schatzkammer plündern und den Dom. Du bist keine Sekunde mehr deines Lebens sicher. Verstehst du mich?« »Aber ich bitte dich, Lisinko«, wendete der kaiserliche Leibarzt ein, immerhin arg erschrocken. »In einer Stunde längst wird Militär da sein. Was glaubst du denn? Heutzutage solche Verrücktheiten. Ich gebe zu, es mag schlimm zugehen, gar unten in der Welt, in Prag. Aber hier oben, wo die Kasernen sind...« »Kasernen? Ja, aber leere! Dass die Soldaten kommen werden, weiß ich auch, Thaddäus. Aber vielleicht morgen... Wenn nicht übermorgen oder erst nächste Woche werden sie hier eintreffen. Dann ist es zu spät. Ich sag dir doch, Thaddäus, glaub mir, der Hradschin steht auf Dynamit. So wie die ersten Maschinengewehre kommen, fliegt alles in die Luft.« »Also ja, meinetwegen. Aber was soll ich denn tun?« krächzte der Leibarzt. »Du siehst doch, ich habe keine Hosen.« »Nur so zieh halt welche an.« »Wenn ich aber den Schlüssel nicht find«, heulte der Pinguin auf, mit einem erbosten Blick auf den sächsischen Koffer, »und das Mistvieh von Haushälterin ist auf und davon.« »Du hast doch da einen Schlüssel um den Hals. Vielleicht ist es der?« »Schlüssel? Ich? Hals?« Der Herr kaiserliche Leibarzt fuhr sich an die Gurgel, stieß einen markerschütternden Freudenschrei aus und hüpfte mit der Behendigkeit eines Kängurus über den Westenberg. Einige Minuten später saß er glückstrahlend wie ein Kind in Rock, Hosen, Strümpfen und Stiefeln auf der Kuppe des Hemdengletschers. ihm gegenüber auf dem andern Hügel die böhmische Liesel, und zwischen den beiden, unten in der Tiefe, wand sich ein farbiges Band aus Krawatten bis zum Ofen hin. Die Alte verfiel wieder in ihre Unruhe. »Draußen geht jemand. Hörst du's denn nicht, Thaddäus?« »Es wird der Ladislaus sein«, gab der Pinguin gleichmütig zurück. Seit er seine Hosen wieder hatte, existierten Furcht und Unschlüssigkeit nicht mehr für ihn. »Dann muß ich fort, Thaddäus. Was, wenn er mich hier bei dir sieht? Thaddäus, um Gottes Willen, schieb's nicht länger. Der Tod steht vorm Haus. Ich wollte dir noch...« Sie holte ein Päckchen, in Papier gewickelt, aus der Tasche, steckte es rasch wieder ein. »Nein, ich kann nicht.« Die Tränen stürzten ihr plötzlich aus den Augen. Sie wollte zum Fenster eilen. Der Herr kaiserliche Leibarzt drückte sie sanft auf ihren Hügel zurück. »Nein, Lisinko, so gehst du mir nicht. Flenn nicht und schlag nicht um dich, Lisinko, jetzt red ich.« »Aber der Ladislaus kann doch jeden Augenblick hereinkommen, und du musst fort, du musst, das Dynamit!« »Ruhig Blut, Lisinko. Erstens kann's dir wurscht sein, ob der Blödian der Ladislaus hereinkommt oder nicht, und zweitens geht Dynamit nicht los. Dynamit auch noch, das könnt mich so haben. Überhaupt ist Dynamit ein dummer Prager Schwindel. Ich glaub nicht an Dynamit. Aber was wichtiger ist, du bist hergekommen, um mich zu retten, nicht wahr? Hast du nicht vorhin gesagt, sie haben mich alle vergessen, und keiner hat sich um mich gesorgt? Glaubst du wirklich, ich wär ein solcher Schuft und schämte mich deiner, wo du die Einzige warst, die an mich gedacht hat? Wir müssen jetzt sie halt überlegen, was weiter geschieht, Lisinko. Weißt, ich denk mir halt...« Der Herr kaiserliche Leibarzt kam vor Glück, nicht mehr im Nachthemd dasitzen zu müssen, unwillkürlich ins Schwätzen hinein und bemerkte erst gar nicht, dass die böhmische Liesel aschgrau im Gesicht wurde und, an Händen und Füßen zitternd, den Mund aufriß und wieder schloß, als müsse sie ersticken. »Ich denk mir halt, zuerst fahr ich nach Karlsbad und bring dich derweilen irgendwohin aufs Land. Natürlich lass ich dir ein Geld da. Brauchst dich nicht zu sorgen, Lisinko. Na, und nachher, da lassen wir sich zusammen in Leitomischl nieder.« »Nein, nicht in Leitomischl, das ist ja drieben über der Moldau.« Es fiel ihm ein, dass er bei einer solchen Reise unbedingt eine Brücke passieren müsse. »Aber vielleicht«, er raffte alle seine geografischen Kenntnisse zusammen, »aber vielleicht in Pisek. In Pisek, Herrich, lebt es sich ungestört.« »Ja, ja, Pisek, das ist das Richtige. Damit meine ich natürlich«, fuhr er hastig fort, damit sie nicht etwa auf den Gedanken käme, er spiele auf künftige Flitterwochen an, »damit meine ich natürlich, es kennt uns dort niemand, und du führst mir die Wirtschaft und gibst auf meine Hosen Obach, no, und so. Brauchst nicht glauben, dass ich viele Ansprüche mach. In der Frühe ein Kaffitschko mit zwei Mundsemmeln, am Vormittag mein Gulasch mit drei Salzstangerln zum Soß auftitschen, no, und zu Mittag, wenn's Herbst ist, Zwetschgenknödel.« »Um Gottes Willen, Lisinko, was ist dir? Jesus Maria!« Die Alte hatte sich mit einem gurgelnden Laut in die Krawattenschlucht gestürzt, lag zu seinen Füßen und wollte ihm die Stiefel küssen. Vergebens bemühte er sich, sie aufzuheben. »Lisinko, geh, mach doch keine Geschichten. Schau, was ist denn weiter, Dab...« Vor Rührung erstickte ihm die Stimme. »Lass mich da liegen, Thaddäus«, schluchzte die Alte. »Bitte dich, schau mich nicht an, du machst dir die Augen schmutzig.« »Lies«, würgte der kaiserliche Leibarzt, brachte aber den Namen nicht heraus. Er räusperte sich, krächzte wie ein Rabe, als wäre er sich gegen einen heftigen Hustenreiz. Eine Stelle aus der Bibel fiel ihm ein, aber er schämte sich, sie auszusprechen, um nicht pathetisch zu werden. Überdies wußte er sie nicht genau. »Und ermangeln sich des Ruhmes«, zitierte er schließlich automatisch. Eine lange Zeit verging, ehe die böhmische Liesel ihre Fassung wiedergewonnen hatte. Dann stand sie vor ihm, plötzlich wie verwandelt. Er hatte innerlich gefürchtet, ganz leise und heimlich, wie alte Leute, die die Erfahrung eines langen Lebens in solchen Dingen hinter sich haben, dass eine abgeschmackte, nüchterne Stimmung auf den Gefühlserguss folgen müsse, aber zu seiner Überraschung trat nichts dergleichen ein. Die da vor ihm stand, die Hände auf seine Schultern gelegt, war in keinem Zug mehr die alte, grauenhafte Liesel, aber auch nicht die junge, wie er sie einst zu kennen geglaubt. Sie bedankte sich mit keinem Wort mehr für das, was er ihr gesagt und ihr angeboten hatte, streifte nicht einmal die Szene. Ladislaus klopfte, trat ein, blieb verblüfft auf der Schwelle stehen, zog sich scheu wieder zurück. Sie blickte nicht hin. »Thaddäus, mein lieber, guter, alter Thaddäus, jetzt weiß ich selber, warum's mich hergezogen hat. Ich hab's nur vergessen gehabt. Ja, gewiß, ich hab dich warnen wollen und dich bitten, dass du fliehst, ehe's zu spät ist. Aber das allein war's nicht. Ich will dir sagen, wie alles gekommen ist. Neulich abends ist mir dein Bild, weißt du, das, was auf der Kommode steht, aus der Hand gefallen, wie ich's hab küssen wollen. Ich war so unglücklich darüber, dass ich geglaubt hab, ich müsst sterben. Du darfst nicht lachen. Aber, weißt du, es war halt das Einzige, was ich noch von dir gehabt hab. In meiner Verzweiflung bin ich zum Zrückhaltloh in sein Zimmer hineingelaufen, damit er mir helfen soll. Er war damals noch nicht tot.« Sie schauderte in der Erinnerung an das grässliche Ende des Schauspielers. »Helfen? Wieso helfen?« fragte der kaiserliche Leibarzt. »Der Zrückhaltloh hätte dir helfen sollen?« »Ich kann's dir nicht erklären, Thaddäus. Ich müsste da eine lange, lange Geschichte erzählen. Ich würde sagen, ein anderes Mal, wenn ich nicht so genau wüsste, dass wir uns nicht wiedersehen. Wenigstens nicht...« Ein Glanz trat in ihr Gesicht, als wolle die bezaubernde Schönheit ihrer Jugend wieder auferstehen. »Aber nein, ich will's nicht aussprechen. Du könntest dir denken, junge Huren, alte Betschwestern. War denn der Zrückhaltloh dein Freund? Versteh mich nicht falsch, Lisinko, ich meine...« Die böhmische Liesel lächelte. »Ich versteh schon, wie du's meinst. Dich kann ich nie mehr falsch verstehen, Thaddäus. Ein Freund? Er war mir mehr als ein Freund. Manchmal war's mir, als hätte sich der Teufel selber meiner erbarmt in meinem Jammer und wär in die Leiche irgendeines Schauspielers gefahren, um mir Linderung zu bringen. Ich sage, der Zrückhaltloh war mir mehr als ein Freund. Er war mir ein Zauberspiegel, indem ich dich immer wieder vor mir sehen konnte, wenn ich wollte. Ganz so wie einst. Mit deiner Stimme, mit deinem Gesicht. Wie er das hat machen können, ich hab's nie verstanden. Freilich, man kann sich ein Wunder nicht erklären. So heiß hat sie mich geliebt, dass ihr sogar mein Bild erschienen ist, murmelte Flugbeil tief ergriffen in sich hinein. Wer der Zrückhaltloh in Wirklichkeit war, hab ich nie erfahren. Er hat eines Tages vor meinem Fenster am Hirschgraben gesessen. Das ist alles, was ich von ihm weiß. Aber ich will nicht abschweifen. Also, ich bin in meiner Verzweiflung zum Zrückhaltloh gelaufen. Im Zimmer war es schon ganz dunkel, und er ist an der Wand gestanden, als hätte er auf mich gewartet. So kam's mir vor, denn ich hab seine Gestalt kaum mehr unterscheiden können. Ich hab ihn bei deinem Namen angerufen, aber er hat sich nicht in dich verwandelt wie sonst. Ich lüg dich nicht an, Thaddäus, aber plötzlich, ich schwör's dir, war statt seiner ein anderer da, den ich noch nie vorher gesehen hab. Es war kein Mensch mehr. Nackt bis auf ein Hüftentuch, schmal um die Schultern, und etwas Schwarzes, Hohes auf dem Kopf, das aber doch in der Finsternis geglitzert hat. Sonderbar, sonderbar, ich hab heute Nacht von so einem Wesen geträumt. Der Herr kaiserliche Leibarzt griff sich sinnend an die Stirn. »Hat er mit dir gesprochen? Was hat er gesagt?« »Er hat etwas gesagt, was ich erst jetzt verstehe. Er hat gesagt, sei froh, dass das Bild zerbrochen ist. Hast du dir denn nicht immer gewünscht, es soll zerbrechen? Ich hab dir deinen Wunsch erfüllt. Warum weinst du? Es war ein trügerisches Bild. Sei nicht traurig.« »Und er hat noch mehr gesagt. Von einem Bild in der Brust, das nie zerbrechen kann. Von einem Land der ewigen Jugend hat er gesprochen. Aber ich hab's nicht recht begriffen, denn ich war verzweifelt und hab immer nur geschrien, »Gib mir mein Bild zurück!« »Und deshalb hast du dich zu mir...« »Ja, deshalb hat's mich zu dir gezogen.« »Schau mich jetzt nicht an, Thaddäus. Es tät mir weh, wenn ich in deinen Augen einen Zweifel lesen müsst. Und es klingt so... so dumm, wenn ich als altes Weib und als Auswurf der Menschheit es sag. Ich hab dich immer lieb gehabt, Thaddäus. Dich und dann später dein Bild. Aber es hat meine Liebe nicht zurückgegeben. Es hat mir nicht geantwortet. So aus dem Herzen heraus, mein ich. Weißt du, es war immer stumm und tot. Und ich hätte doch so gern geglaubt, dass ich dir ein bissel was gewesen bin. Aber ich hab's nicht können. Ich hab gespürt, dass ich mich selber anlüg, wenn ich's mir hab einreden wollen. Und ich wär so glücklich gewesen, wenn ich nur ein einziges Mal hätte wirklich glauben können. Lieb hab ich dich gehabt, wie du dir's gar nicht vorstellen kannst. Nur dich allein, nur dich, von der ersten Stunde an. Und dann hat's mir Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. Und ich hab zu dir gehen wollen und dich um ein neues Bild bitten. Aber ich bin immer wieder umgekehrt. Ich hätt's nicht überleben können, dass du mir Nein sagst. Ich hab doch gesehen, wie du mir neulich schon das erste hast wegnehmen wollen, weil du dich geschämt hast und es auf meiner Kommode steht. Endlich habe ich mich aber doch getraut, und... Lisinko, ich... meiner Seele und Gott, ich hab kein Bild von mir. Ich hab mich seitdem nie mehr fotografieren lassen, beteuerte der Pinguin eifrig. Aber sobald mir in Pisek sind, ich versprech dir... Die böhmische Liesel schüttelte den Kopf. »Ein so schönes Bild, wie du es mir vorhin geschenkt hast, Thaddäus, kannst du mir nicht geben. Ich werd's immer bei mir herumtragen, und es wird nie mehr zerbrechen. Aber jetzt leb wohl, Thaddäus.« »Liesel, was fällt dir ein? Lisinko!« rief der Pinguin und haschte nach ihrer Hand. »Jetzt, wo wir sich endlich gefunden haben, willst du mich allein lassen?« Aber die Alte stand bereits an der Tür und winkte ihm unter Tränen lächelnd zu. »Lisinko, um Gottes Willen, hör mich doch an!« Eine Explosion, so fürchterlich, dass die Fensterscheiben klirrten, zerriss die Luft. Gleich darauf sprang die Türe auf, und der Hausknecht Dadislaus stürzte totenblass herein. »Was noss, die Exzellenz, Sie kommen sich die Schlossstiege herauf, fliegt sich die ganze Stadt in die Luft!« »Meinen Hut! Meinen Degen!« schrie der kaiserliche Leibarzt. »Meinen Degen!« Mit blitzenden Augen, die Lippen schmal zusammengebissen, stand er mit einem Mal in seiner ganzen ungeheuren Größe hoch aufgerichtet da, eine solche wilde Entschlossenheit im Gesicht, dass der Diener zurückprallte. »Meinen Degen will ich haben, verstehst du nicht? Ich werd den Hunden zeigen, was es heißt, die königliche Burg zu stürmen. Weg da!« Ladislaus stellte sich vor die offene Tür. »Exzellenz werden sich nicht gähn, ich duld's nicht.« »Was soll das heißen? Weg da, sag ich!« schäumte der Leibarzt. »Ich lasse ich eure Exzellenz nicht durch. Könnt's mir bitte niederschlagen, aber durch lasse ich ihnen nicht.« Der Diener, weiß wie der Kalk der Wand, wich nicht von der Stelle. »Kerl, bist du verrückt geworden? Gehörst du auch zu der Bande? Meinen Degen her!« »Exzellenz haben sich keinen Degen nicht, und es isse sich alles umsonst. Es ist der sichere Tod draußen. Mut ist schän, aber hat es sich kein Zweck nicht. »Ich führe Ihnen später, wenn Sie wollen, durch den Schlosshof hinüber zum erzbischöflichen Palais. Von Durten ist es sich leicht in der Finsternis entkommen. Ich hab die schwere eichene Pfurten zugesperrt. So schnell brechen sich mir die nicht herein. Ich darf ich's nicht mit ansägen, dass sich Kneherrn in die offene Todesgoschen hineinläuft.« Der Herr kaiserliche Leibarzt kam zur Besinnung. Er sah sich um. »Wo ist die Liesel?« »Furt, Prick.« »Ich muß ihr nach. Wo ist sie hin?« »Das weiß ich nicht.« Der Herr kaiserliche Leibarzt stöhnte auf, wurde plötzlich wieder ratlos. »Exzellenz müssen sich zu Ferderst einmal ordentlich anziehen«, redete ihm der Hausknecht beruhigend zu. »Haben bitte noch gar keinen Schlips, Oma Dumm, und nur keine Überstürzung nicht. Dann geht es sich am schnellsten. Bis Nachmittag verstecke ich Ihnen, und dann wird der ärgste Sturm vorüber sein, vorläufig. Dann werde ich schaugen, dass ich Ihnen die Droschke verschaff. Mit dem Wenzel habe ich schon gesprochen. Er wird sich, wann's dunkel wird, mit dem Karlitschek am Strahover Tor warten. Dort ist er alles ruhig, und bis da hinaus kommt auch wahrscheinlich kein Mensch nicht. So, und noch geschwind Handknäpfel hinten zuzwicken, sonst rutscht er sich Kragen in die Hähe. Fertig. Jetzt freilich müssen sich Exzellenz hier warten, aber es nutzt nix. Gähnt sich nicht anders. Hab ich mir alles genau überlegt. Für später brauchen's keine Sorge nicht zu haben. Ich räum schon hier auf. Mich werden's schon nicht erschlagen. Es wär auch nicht so leicht. Und dann bin ich doch selber Bähme.« Ehe der Herr kaiserliche Leibarzt noch Widerspruch erheben konnte, hatte Ladislaus bereits das Zimmer verlassen und die Tür hinter sich abgesperrt. Ende von Kapitel 8, Teil 1. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 14 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 8. Die Reise nach Pisek. Teil 2. In unerträglicher Langsamkeit, mit schwer bleiernen Gewichten an den sonst so beschwingten Füßen, schleppten sich die Stunden für den Pinguin dahin. Stimmungen aller Art befielen ihn und ließen wieder ab von ihm, um neuen Platz zu machen. Von Wutausbrüchen, in denen er mit geballten Fäusten an die geschlossene Tür hämmerte und nach Ladislaus rief, angefangen, bis zur müden Resignation. Nüchterne Momente kamen, die ihn Hunger spüren und eine im Hamsterschränkchen versteckte Salami aufstöbern ließen. Tiefste Niedergeschlagenheit, seinen Freund Elsenwanger verloren zu haben, wechselte mit minutenlang auftauchender, beinahe jugendlicher Zuversicht in Pisek ein neues Leben zu beginnen. Gleich darauf sah er ein, wie töricht eine solche Hoffnung sei und dass derartig sanguinische Pläne selbstverständlich im Sande verlaufen müssten. Bisweilen kam es wie eine gewisse verstohlene Befriedigung über ihn, dass die böhmische Liesel auf seinen Antrag, Haushälterin bei ihm zu werden, nicht eingegangen war, und eine Minute später schämte er sich wieder bis in die Seele hinein, die warmen Worte, die er zu ihr gesprochen hatte, so bald schon als knabenhafte Übereilung, sozusagen als studentische Bocksprünge empfinden zu können, ohne rot zu werden. Statt dass ich das Bild, das sie von mir heimgenommen hat, selbst hochhalte, trete ich es mit eigenen Füßen in den Schmutz. Ein Pinguin? Ich? Froh könnte ich sein, wenn ich's wäre. Ein Schwein bin ich. Der unerquickliche Anblick des wüsten Durcheinanders ringsum vertiefte noch seine Melancholie. Aber nicht einmal Trauer und Selbstbeweinung konnten sich in ihm dauernd festsetzen. Die Reue verflog, wenn er an den Glanz dachte, den er im Gesicht der Alten hatte aufleuchten sehen, und wurde zu einer wortlosen, jubelnden Freude in seinem Herzen, die er sich als kommende schöne Tage in Karlsbad und später in Pisek weiter ausmalte und gegenständlich machte. Er zog gewissermaßen alle die Ich, die sein Leben ausgemacht hatten, noch einmal an, ehe er auf die Reise ging. Der Pedant war das letzte Kleid, in das er sich hüllte. Das Getöse und das Stimmengewirr, das von draußen her von Zeit zu Zeit an sein Ohr schlug, laut brausend und heulend wie die wilde Jagd bisweilen, und dicht am Fuße der Burg, dann wieder zu lautloser Stille erstorben, wenn die Wogen des Aufruhrs zurückebbten, fanden keinen Eingang in sein Interesse. Alles, was mit dem Pöbel und seinen Taten zusammenhing, war ihm von Kindesbeinen an verächtlich, gleichgültig oder hassenswert gewesen. »Ich muss mich vor allem rasieren«, sagte er selbst, »das Übrige findet sich dann von selbst. Als Stoppelfeld kann ich nicht auf die Reise gehen.« Bei dem Wort Reise gab's ihm einen leisen Ruck. Es war, als hätte sich eine Sekunde lang eine dunkle Hand auf sein Herz gelegt. Im selben Augenblick fühlte er tief im Innersten, dass es seine letzte Reise sein würde, aber die Lust, sich zu rasieren und voll Muße und Gelassenheit Ordnung in seinem Zimmer zu schaffen, ehe er ging, ließ es auch nicht zu einer Spur von Unruhe oder Besorgnis in ihm kommen. Die erwachende Ahnung seiner Seele, dass in Bälde die Walpurgisnacht des Lebens einem strahlenden Tag weichen werde, erfüllte ihn mit Behagen, und die unbestimmte, aber freudig zitternde Gewissheit, er brauche nichts auf der Erde zurückzulassen, dessen er sich schämen müsste, stimmte ihn froh. Er war mit einem Mal eine wirkliche Exzellenz geworden. Mit peinlicher Sorgfalt rasierte und wusch er sich, schnitt und polierte seine Nägel, legte Hose um Hose in die Bügelfalten und hängte sie in den Schrank, Röcke und Westen darüber auf die Achselspreizen, ordnete die Kragen in symmetrischen Kreisen und die Krawatten in einer farbenprächtigen Flaggengala. Das Waschwasser wurde in den Toiletteneimer gegossen, die Kautschukwanne zusammengerollt und jeder Stiefel behutsam über seinen Leisten gezogen. Dann wurden die leeren Koffer aufeinander geschichtet und an die Wand geschoben. Ernst, aber ohne Vorwurf im Herzen, klappte er zuletzt die blonde Kanaille zu und band ihr, auf daß sie nie mehr gegen den Stachel löcke, wer auch immer in Hinkunft ihn gegen sie schwänge, die blaue Schnur mit dem Schlüssel in die Schnauze. Bis dahin hatte er nicht darüber nachgedacht, welchen Anzug er zu seiner Reise wählen sollte. Er brauchte es auch jetzt nicht zu tun, der richtige Einfall kam ihm in der richtigen Sekunde. Die Gala-Uniform, die er seit Jahren nicht mehr getragen hatte, hing in einem tapetenbeklebten Wandschrank, sein Degen daneben, der samtene Dreispitz darüber. Er zog sie an, in würdevoller Ruhe, Stück für Stück, die schwarzen Pantalons mit den goldenen Streifen, die glänzenden Lackstiefel, den goldbordürten Leibrock mit den zurückgenähten Schößen, das schmale Spitzenjabot unter der Weste, schnallte den Degen mit dem Perlmuttergriff um und schlüpfte mit dem Kopf durch die Kette, an der das Schildkrötlorgnon hing. Das Nachthemd legte er in das Bett und strich mit der Hand über die Polster, bis auch die letzten Knitter verschwunden waren. Dann setzte er sich an den Schreibtisch, versah, wie sein Freund Elsenwanger es gewünscht hatte, den vergilbten leeren Briefumschlag mit dem nötigen Vermerk, zog aus einer Schublade das seit seiner Mündigkeit bereitliegende Testament und schrieb an den Schluss: »Mein Vermögen in Wertpapieren gehört, wenn ich sterbe, dem Fräulein Liesel Kossuth, Hradschin, Neue Weltgasse Nummer 7, Parterre, oder, falls sie vor mir mit Tod abgehen sollte, meinem Diener, dem Herrn Ladislaus Podruzek, nebst allen meinen übrigen Habseligkeiten. Lediglich die Hose, die ich heute getragen habe, sie hängt am Kronleuchter, ist meiner Haushälterin auszufolgen. Für die Bestattung meiner Leiche hat, laut kaiserlichem Hausgesetz, § 13, der K&K-Schlossfonds Sorge zu tragen. Hinsichtlich des Beerdigungsortes hege ich keinerlei Wünsche. Lieb wäre mir, falls der Fonds die diesbezüglichen Überführungskosten bewilligen sollte, immerhin der Gottesacker in Pisek. Ausdrücklich jedoch lege ich hier fest, dass meine irdischen Überreste unter keinen Umständen durch die Eisenbahn oder ähnliche maschinelle Transportmittel befördert werden und insbesondere nicht unten in Prag oder andern jenseits von Flüssen gelegenen Ortschaften beigesetzt werden dürfen. Als das Testament versiegelt war, schloss der Herr kaiserliche Leibarzt seinen Folianten und holte die sämtlichen versäumten Eintragungen nach. Nur in einem einzigen Punkt wich er dabei von den Gepflogenheiten seiner Vorfahren ab. Er setzte seinen Namenszug darunter und zog mit dem Lineal einen Strich. Er fühlte sich dazu berechtigt, da er keine leiblichen Nachkommen besaß, die es später für ihn hätten besorgen können. Dann zog er sich gemächlich die weißen Glacé-Handschuhe an. Dabei fiel sein Blick auf ein verschnürtes Päckchen, das auf dem Boden lag. »Es gehörte vermutlich der Liesel«, murmelte er. »Ganz richtig. Sie wollte es mir heute Morgen geben, hat sich aber nicht getraut.« Er knüpfte den Packen auf und hielt ein Taschentuch, LK bestickt in der Hand, dasselbe, an das er im grünen Frosch so lebhaft hatte denken müssen. Gewaltsam kämpfte er die Rührung, die in seiner Brust aufsteigen wollte, nieder. Tränen vertragen sich nicht mit der Uniform einer Exzellenz. Aber er drückte einen langen Kuss darauf. Als er es in seine Brusttasche steckte, bemerkte er, dass er sein eigenes Tuch vergessen hatte. »Brave Lisinka, sie denkt an alles. Jetzt wär ich beinahe ohne Taschentuch auf die Reise gegangen«, flüsterte er vor sich hin. Es kam ihm durchaus nicht sonderbar vor, dass genau in dem Augenblick, als seine sämtlichen Vorbereitungen beendet waren, ein Schlüssel draußen rasselte und ihn aus seinem Gefängnis befreite. Er war gewohnt, dass alles am Schnürchen ging, wenn er seine Gala-Uniform anhatte. Kerzengerade schritt er an dem verblüfften Ladislaus vorbei die Tür hinab. Als verstünde es sich von selbst, dass die Droschke unten vor dem innern Schlosstor seiner harre, beantwortete er nur mit einem kühlen »Ich weiß« die hervorgesprudelte Nachricht des Dieners. »Exzellenz, was nosti, bitschen, ist es sich jetzt momentan keine Gefahr nicht, können sich gleich hier einsteigen. Alle sind sich drieben im Dorm, wo gerade Ottokar der dritte Borivoj zum Kaiser der Welt gekränt wird.« Der Kutscher riss ehrerbietig den Hut vom Kopf, als er die hohe, schlanke Gestalt und das vornehm ruhige Gesicht seines Herrn im Dämmerlicht des Schlosshofes erkannte und machte sich sofort am Wagen zu schaffen. »Nein, das Dach bleibt unten«, befahl der kaiserliche Leibarzt, »fahr in die neue Welt.« Dem Diener wie dem Kutscher blieb das Herz stehen vor Schreck. Aber keiner von ihnen wagte einen Widerspruch. Ein angstvoller Schrei lief die krumme Mauer entlang, als die Droschke mit dem gespenstischen, isabellfarbenen Klepper davor die in der schmalen Gasse über dem Hirschgraben versammelten Greise und Kinder vor sich hertrieb. »Die Soldaten sind da! Heiliger Watzlaw, bitte für uns!« Vor dem Haus Nummer 7 blieb Karliczek stehen und klapperte mit den Scheuledern. Beim Schein einer trübselig brennenden Laterne sah der Herr kaiserliche Leibarzt, dass eine Gruppe Weiber vor der verschlossenen Tür der Hütte stand und sie öffnen wollte. Einige von ihnen waren niedergebeugt, um einen dunklen Fleck auf der Erde gescharrt, andere spähten ihnen neugierig über die Schultern. Sie wichen scheu zurück, als der kaiserliche Leibarzt ausstieg und unter sie trat. Auf der Bahre aus 4 Stangen lag leblos die böhmische Liesel. Eine tiefe Wunde klaffte ihr über den Scheitel hinab bis in den Nacken. Der Herr kaiserliche Leibarzt wankte einen Augenblick und griff sich ans Herz. Er hörte, dass jemand neben ihm halblaut sagte, »Sie hat sich, heißt es, vors südliche Burgtor gestellt und es verteidigen wollen. Sie haben sie erschlagen.« Er kniete nieder, nahm den Kopf der Alten zwischen beide Hände und blickte ihr lange in die gebrochenen Augen. Dann küßte er die Tote auf die Stirn, legte sie vorsichtig wieder auf die Bahre zurück, stand auf und stieg in den Wagen. Durch die Menge zuckte das Entsetzen. Die Weiber bekreuzigten sich stumm. »Wohin soll ich fahren?« fragte der Kutscher mit bebenden Lippen. »Gradaus«, murmelte der kaiserliche Leibarzt, »gradaus, immer gradaus.« Die Droschke schwankte über nebeldunstige, feuchte, grundlose Wiesen und über weich gepflügte, sprossende Äcker. Der Kutscher fürchtete sich vor den Landstraßen. Jede Stunde konnte den Tod bringen, wenn man die goldschimmernde Uniform seiner Exzellenz drin in dem offenen Wagen erkannte. Karlitschek stolperte und stolperte, brach fast in die Knie und musste immer wieder mit den Zügeln emporgerissen werden. Plötzlich versank das eine Rad, und das Gefährt neigte sich auf die Seite. Der Mann sprang ab. »Euer Gnaden, ich fürcht, die Achse ist gebrochen.« Der kaiserliche Leibarzt gab keine Antwort, stieg aus, schritt mit langen Beinen in die Dunkelheit hinein, als ginge ihn das alles gar nichts an. »Exzellenz, bitte, zu warten! Der Schaden ist nicht so groß! Exzellenz! Exzellenz!« Der kaiserliche Leibarzt hörte nicht, ging immer geradeaus. Eine Böschung, ein grasbewachsener Damm, er klomm hinauf. Niedrige Drähte, an denen ein feiner, unspürbarer Wind als leises, drohendes Klingeln entlangfuhr. Der kaiserliche Leibarzt stieg darüber hinweg. Ein Schienenweg lief in den letzten Glanz des erlöschenden Himmels, wie in die Unendlichkeit hinein. Der kaiserliche Leibarzt trat mit langen Beinen von einer Schwelle zur andern, wanderte geradeaus und geradeaus. Es schien ihm wie ein Klettern auf einer waagerecht liegenden Leiter, die kein Ende nehmen wollte. Unverwandt hielt er die Augen auf den Punkt in der Ferne gerichtet, in dem die Schienen zusammenliefen. »Dort, dort, wo sie sich schneiden, ist die Ewigkeit«, murmelte er, »in diesem Punkt geschieht die Verwandlung. Dort muss Pisek sein.« Die Erde fing an zu zittern. Der kaiserliche Leibarzt fühlte deutlich das Beben der Schwellen unter seinen Füßen. Ein Brausen wie von unsichtbaren Riesenflügeln ging durch die Luft. »Es sind meine eigenen«, murmelte der kaiserliche Leibarzt. »Ich werde fliegen können.« Plötzlich stand auf dem Schnittpunkt der Schienen in der Ferne ein schwarzer Klumpen und wuchs und wuchs. Ein Zug mit verlöschenden Lichtern donnerte heran. Winzige rote Punkte wie Korallenschnüre flogen ihm zu beiden Seiten nach. Die türkischen Mützen bosnischer Soldaten, die aus den Wagenfenstern schauten. »Das ist der Mann, der die Wünsche erfüllt. Ich erkenne ihn. Er kommt auf mich zu«, rief der kaiserliche Leibarzt laut in die Luft hinein und starrte die Lokomotive an. »Ich danke dir, mein Gott, dass du ihn mir geschickt hast.« In der nächsten Minute hatte ihn die Maschine erfasst und zermalmt. Ende von Kapitel 8, gelesen von Hokus Pokus. Teil 15 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 9. Die Trommel Luzifers. Polyxena stand in der Sakristei der Kapelle aller Heiligen im Dom und ließ, stumm und in Erinnerungen versunken, mit sich geschehen, dass Boena und eine andere Dienerin, die sie nicht kannte, ihr ein morsches, zerschlissenes, moderig riechendes Gewand mit erblindeten Perlen, Gold und Juwelen bestickt, geraubt aus der Schatzkammer, über das weiße Frühlingskleid legten, das sie trug, und es beim Schein der hohen, armdicken Wachskerzen mit Nadeln und Spangen feststeckten. Die letzten Tage lagen hinter ihr wie ein Traum. Sie sah sie vorüberschweben wie Bilder, die noch einmal aufwachen wollen, ehe sie für immer schlafen gehen, wesenlos, schattenhaft und vom Nachfühlen abgetrennt, als gehörten sie einer Zeit an, die niemals existiert hat, langsam abrollend, von mattem, stumpfem Licht umflossen. Wie eins nach dem anderen verschwindet, tritt jedes Mal in den Zwischenräumen die dunkelbraune Maserung der alten, wurmstichigen Kirchenschränke hervor, als wolle der Hauch der Gegenwart sich melden und wispern, dass sie noch lebe. Bis zu der Stunde, als sie aus der Daliborka geflohen und durch die Straßen geirrt war, um auf halbem Wege abermals zu dem Wärterhäuschen im Lindenhof zurückzulaufen und die ganze Nacht bei dem von Herzkrämpfen bewusstlosen Geliebten sitzen zu bleiben, mit dem festen Entschluss, ihn nie mehr zu verlassen, konnte Polyxena in ihren Erinnerungen zurückfinden. Alles, was vorher lag, die Umgebung ihrer Kindheit, das ganze Dasein bis dahin, ihre Klosterzeit, die unter Greisen, Greisinnen, verstaubten Büchern und trostlosen, aschgrauen Dingen aller Art verbrachten Jahre, alles schien ihr unwiederbringlich versunken, als hätte es statt ihr ein empfindungsloses Porträt erlebt. Aus diesem schwarzen Hintergrund drangen jetzt Worte hervor, und die Bilder aus den jüngst vergangenen Tagen reihten sich an. Sie hörte den Schauspieler reden, wie damals in der Daliborka, aber eindringlicher noch und zu einer kleinen Versammlung, zu den Aufrührern der Taboriten, zu ihr und zu Ottokar. Es ist in einer schmutzigen Stube eines alten Weibes, das man die böhmische Liesel nennt. Eine Lampe schwelt. Einige Männer lehnen umher und lauschen den Worten des Besessenen. Sie glauben wieder, wie in der Daliborka, er sei in Jan Zizka den Hussiten verwandelt. Auch Ottokar glaubt es. Nur sie allein weiß, dass es nichts als Erinnerungen an eine alte, vergessene Legende sind, die aus ihrem Hirn, Formen gewinnend, hinüberwachsen in das des Schauspielers, um dort zu spukhafter Wirklichkeit zu werden, ohne dass sie es beabsichtigt. Das magische Aveisha strömt aus ihr, aber sie kann es nicht hemmen und nicht lenken. Es wirkt selbstständig, scheint anderen als ihren Befehlen zu gehorchen. Es wird nur in ihrer Brust geboren, und dort entspringt es. Aber die Zügel führt eine fremde Hand. Die unsichtbare Hand ihrer gespenstischen Ahne Polyxena Lambua mag es sein, fühlt sie. Dann wieder zweifelt sie daran und möchte glauben, dass es das Gebet der Stimme im Lindenhof ist, das um Stillung der Sehnsucht Ottokars nach Erfüllung ringt und die magische Kraft des Aveisha in Bewegung setzt. Ihre eigenen Wünsche sind gestorben. Ottokar soll gekrönt werden, wie er es in seiner Liebe um meinetwillen begehrt, und sei es auch nur für eine kurze Stunde. Ob ich dabei glücklich werde, was kümmert's mich? Das ist das Einzige, was in ihr noch wunschhaft flüstern kann, und auch das spricht eher ihr Konterfei als sie selber. Dahinter verbirgt sich, vampirgleich, der unsterbliche Keim der alten, blutdürstigen Brandstifterrasse, der sich auf sie vererbt hat seit Geschlechtern und sie nur vorschiebt als Werkzeug, um teilzuhaben am Leben und der Furchtbarkeit der herannahenden Geschehnisse. Sie sieht vor sich in den Gesten und Reden des Schauspielers, wie die Sage von Zizka dem Hussiten allmählich sich wandelt und sich der Gegenwart anpasst. Ihr graut. Sie sieht das Ende voraus. das Gespenst Jan Zizkars wird die Wahnwitzigen in den Tod führen. Und Bild um Bild wirbelt das magische Aweysha ihre Vorahnungen ins Reich des Körperlichen hinein, auf das Ottokars Sehnsucht aus einem Luftschloss zur Wirklichkeit werde. Zrcadlo befiehlt mit der Stimme Zizkars, dass Ottokar gekrönt werden soll, und besiegelt die prophetischen Worte, indem er dem Gerber Stanislav Havlik das Amt überträgt, aus seiner Haut eine Trommel zu fertigen. Dann stößt er sich selbst ein Messer ins Herz. Der Weisung gemäß beugt sich Havlik über die Leiche. Die Männer fliehen, von Grausen gepackt. Nur sie hält es unerbittlich an der Tür fest. Das Konterfei in ihr will zusehen. Will zusehen. Endlich, endlich hat der Gerber sein blutiges Werk vollbracht. Ein anderer Tag taucht vor ihr auf. Stunden des Rausches und der verzehrenden Liebe kommen und verschwinden. Ottokar hält sie umfangen und spricht zu ihr von einer nahenden Zeit des Glücks, der Pracht und der Herrlichkeit. Mit allem Glanz der Erde will er sie umgeben. Keinen Wunsch wird sie haben, den er ihr nicht erfüllen könnte. Unter seinen Küssen zerbricht die Fantasie die Fessel Unmöglichkeit. Aus der Hütte im Lindenhof wird ein Palast. Sie sieht in seinen Armen das Luftschloss erstehen, das er für sie baut. Er reißt sie an sich, und sie fühlt, dass sie sein Blut empfängt und Mutter wird. Und sie weiß, dass er sie damit unsterblich gemacht hat, dass aus der Brunst die Inbrunst keimen wird, dass aus Verweslichem das Unverwesliche sprießt, das ewige Leben, das eins aus dem anderen gebiert. Ein neues Erinnerungsbild. Die Zyklopengestalten des Aufruhrs sind um sie her. Männer mit ehernen Fäusten, in blauen Blusen, Scharlachbinden um die Ärmel. Sie haben eine Leibwache gebildet, nennen sich nach dem Vorbild der alten Taboriten die Brüder vom Berge Horeb, tragen Ottokar und sie durch die rotbeflackten Straßen. Wie Blutschwaden wehen die Fahnen von den Häusern. Eine heulende, rasende Menge mit Fackeln neben ihnen und hinter ihnen drein. Hoch, Ottokar, Borivoj, Kaiser der Welt und seine Gemahlin Polyxena. Sie hört den Namen Polyxena fremdartig, als gelte er nicht ihr. Sie spürt, dass das Konterfei der Ahne in ihr triumphiert und die Huldigung auf sich bezieht. Wenn das Brüllen für Sekunden verstummt, lacht grell die Trommel des Gerbers Havlik auf, der, in ekstatischer Wildheit die Zähne gefletscht, ein Tigermensch dem Zug voranschreitet. Aus Seitengassen gellt Todesschrei und Kampfgetöse. Verzweifelte Volkshaufen, die Widerstand leisten, werden niedergemetzelt. Sie ahnt dumpf, dass es auf den stummen Befehl des Bildnisses in ihrer Brust geschieht, und ist voll Freude, dass Ottokar die Hände rein von Mord bleiben. Er hält sich an den Köpfen der Männer, die ihn tragen, und sein Gesicht ist weiß. Er hält die Augen geschlossen. So geht es die Schlossstiege empor zum Dom. Eine Prozession des Wahnsinns. Polyxena kam zu sich. Statt der Bilder ihrer Erinnerung umgaben sie wieder die kahlen Wände der Sakristei, und die Maser der alten Schränke wurden deutlich. Sie sah, dass Boena sich niederwarf und den Saum ihres Kleides küßte. Sie suchte in den Mienen des Mädchens zu lesen. Keine Spur von Eifersucht oder Schmerz darin, nur Freude und Stolz. Dröhnend fielen die Glocken ein und ließen die Flammen der Kerzen erzittern. Polyxena trat ins Kirchenschiff. Anfangs war sie wie blind in der Finsternis. Allmählich erst sah sie unter den gelben und roten Lichtern die tragenden silbernen Leuchter erstehen. Dann ringen schwarze Männer mit einer weißen Gestalt zwischen den Säulen und wollen sie zwingen, zum Altar zu gehen. Der Priester, der sie trauen soll. Sie sieht, er weigert sich, wehrt sich, hebt ein Kruzifix in die Höhe. Dann ein Schrei, ein Fall. Man hat ihn erschlagen. Getümmel. Warten. Gemurmel. Totenstille. Dann wird die Kirchentüre aufgerissen. Fackelglanz fließt von draußen in den Raum. Die Orgel erschimmert rötlich. Sie bringen einen Mann in brauner Kutte geschleppt. Sein Haar ist schneeweiß. Polyxena erkennt ihn. Es ist der Mönch, der täglich in der Georgskrypta den gemeißelten schwarzen Stein, die Tote, die eine Schlange statt eines Kindes unter dem Herzen trug, erklärt. Auch er weigert sich, zum Altar zu gehen. Drohende Arme recken sich nach ihm. Er schreit und fleht, deutet auf die silberne Statue des Johann von Nepomuk. Die Arme sinken nieder. Man horcht, was er spricht. Verhandelt. Murren. Polyxena errät, er ist bereit, Ottokar und sie zu trauen, jedoch nicht vor dem Altar. Er hat sein Leben gerettet, begreift sie, aber nur für eine kurze Spanne Zeit. Man wird ihn erschlagen, so wie er den Segen gesprochen hat. Im Geiste sieht sie wieder die Faust des furchtbaren Zizka, wie sie niederschmetternd auf einen Schädel niedersaust, und hört die Worte »Que demas wo plä?« »Mönch, wo hast du deine Tonsur?« »Diesmal wird sein Schemen die Faust der Menge führen«, weiß sie. Man trägt eine Bank vor die Statue und legt einen Teppich über die Fliesen. Ein Knabe kommt durch den Gang geschritten und bringt auf einem Purpurkissen einen elfenbeinernen Stab. »Das Zepter Herzog Borivois des Ersten«, geht ein Raunen durch die Menge. Man reicht es Ottokar. Er nimmt es wie im Traum und kniet im Herrschermantel nieder. Polyxena neben ihm. Der Mönch tritt vor die Statue. Dann ruft laut eine Stimme, »Wo ist die Krone?« Unruhe erfasst das Volk. Es wird erst wieder still, als der Priester die Hände hebt. Polyxena hört seine bebenden Worte, Worte der Andacht und der Fürbitte, wie sie der Gesalbte gesprochen, und es überläuft sie wie ein Frost bei dem Gedanken, dass sie aus einem Munde kommen, der sich noch in derselben Stunde für ewig schließen soll. Die Trauung war vorüber. Jubel braust durch den Dom und erstickte einen leisen, wimmernden Schrei. Polyxena wagte nicht, sich umzusehen. Sie wußte, was geschehen war. »Die Krone!« gellte wieder eine Stimme auf. »Die Krone! Die Krone!« hallt es von Bank zu Bank. »Bei der Zaradka ist sie versteckt«, schreit jemand. Alle drängen zur Tür. Ein wildes Gewoge. »Zur Zaradka! Zur Zaradka! Die Krone! Holt die Herrscherkrone!« »Sie ist aus Gold, mit einem Rubin auf der Stirn«, kreischt es von der Chorgalerie. Die Boena ist es, die immer alles weiß. »Rubin auf der Stirn«, läuft der Erkennungsruf von Mund zu Mund, und alle sind überzeugt, als hätten sie den Stein mit eigenen Augen gesehen. Ein Mann steigt auf einen Sockel. Polyxena sieht, es ist der Lakai mit dem stieren Blick. Er fuchtelt mit den Armen in der Luft herum und schrillt beutegierig, so daß seine Stimme überschnappt. »Im Waldsteinpalais liegt die Krone!« Niemand zweifelt mehr. »Im Waldsteinpalais liegt die Krone!« Hinter der johlenden Menge her zogen finster und schweigsam die Brüder vom Berge Horeb, wieder, wie auf dem Gang zum Dom, Ottokar und Polyxena auf den Schultern. Ottokar trägt den Purpurmantel des Herzogs Borivoi und in der Hand das Zepter. Die Trommel ist stumm. unversöhnlicher Hass gegen den lärmenden Pöbel, der in einem Atem begeistert sein kann und nach Raub und Plünderung lechzt, steigt heiß in Polyxena auf. Ärger als die Bestien sind sie und feiger als der feigste Köter, und sie denkt mit tiefer, grausamer Befriedigung an das Ende, das unabwendbar kommen muß, das Rasseln der Maschinengewehre und einen Berg von Leichen. Sie blickt zu Ottokar hin und atmet befreit auf. Er sieht und hört nichts, ist wie im Traum. Gebe Gott, dass ihn ein schneller Tod ereilt, ehe das Erwachen kommt. Was mit ihr selbst geschehen wird, ist ihr gleichgültig. Das Tor des Wallenstein-Palais ist fest verrammelt. Die Menge will die Gartenmauer erklimmen, fällt mit blutigen Händen zurück, Flaschenscherben und eiserne Spitzen überall auf den Simsen. Einer der Männer bringt einen Balken, Hände packen zu. Zurück und vor, zurück und vor, mit dumpfem Krachen, Breschen in die Eisenplanken schlagend, rennt das Ungetüm wieder und wieder auf das Hindernis los, bis sich die eisernen Angeln verbiegen und die Pforte in Trümmern birst. Ein Pferd, rot gezäumt, mit gelben gläsernen Augen, steht mitten im Garten und die Hufe auf ein Brett mit Rädern geschraubt. Es wartet auf seinen Herrn. Polyxena sah, dass Ottokar den Kopf vorbeugte, es anstarrte und die Hand auf die Stirn legte, als käme er plötzlich zu sich. Dann trat einer der Brüder vom Berg Horeb an das ausgestopfte Pferd heran, ergriff es beim Zügel, rollte es auf die Straße und sie hoben Ottokar hinauf, indes die Rotte mit lodernden Fackeln in das offene Haus hineinstürmte. Fenster fielen prasselnd auf das Pflaster, das Glas zerschellte in tausend Splitter, hinabgeschleudertes Silberzeug, vergoldete Harnische, juwelengeschmückte Waffen und bronzene Standuhren flogen klirrend von den Prellsteinen auf und häuften sich zu Bergen. Keiner der Taboriten streckte die Hand danach aus. Man hörte das laute Knirschen, wie die drinnen mit Messern die Gobelins an den Wänden zerfetzten. »Wo ist die Krone?« schreit der Gerber Havlik hinauf. »Die Krone ist nicht hier!« Gebrüll und Gelächter. »Sie wird bei Zaradka sein«, kommt's nach einer Weile aus wiehernden Mäulern zurück. Die Männer heben das Brett mit dem Pferd auf ihre Schultern, stimmen ein wildes hussitisches Lied an und marschieren vor sich die bellende Trommel zur Thunschen Gasse. Hoch über ihnen, in wehendem Purpur, sitzt Ottokar auf dem Rosse Wallensteins, als reite er über ihre Köpfe hinweg. Der Eingang zur Gasse wird durch Barrikaden versperrt. Eine Schar alter, ergrauter Diener, angeführt von Molla Osman, empfing sie mit Revolverschüssen und einem Hagel von Steinwürfen. Polyxena erkannte den Tataren an seinem roten Fez. Um Ottokar vor Gefahr zu schützen, richtet sie unwillkürlich einen Strom von Willen auf die Verteidiger. Das Aweysha-Pferd, fühlt sie, wie ein Blitz in ihrer Reihen, so daß sie, von panischem Schrecken gepeitscht, die Flucht ergreifen. Nur auf Molla Osman übt es keine Wirkung. Er bleibt ruhig stehen, hebt den Arm, zielt und schießt. Ins Herz getroffen wirft der Gerber Stanislav Havlik die Arme empor und bricht zusammen. Das Kläffen der Trommel ist jäh verstummt. Doch gleich darauf, Polyxena gerinnt das Blut vor Grauen, fängt es wieder an, dumpfer, grässlicher, aufpeitschender noch als früher. In der Luft, von den Mauern widerhallend, aus der Erde heraus, überall. Es gellt mir nur in den Ohren, es ist unmöglich, ich irre mich, sagte sie vor sich und suchte mit den Augen. Der Gerber liegt auf dem Gesicht, die Finger in die Barrikaden verkrallt. aber die Trommel ist fort. Nur ihr Wirbeln, plötzlich schrill und hoch geworden, rast im Wind. Die Taboriten räumten in fliegender Eile die Steine zur Seite und machten den Weg frei. Der Tatar schoss und schoss, dann warf er seinen Revolver weg und lief im Trab die Gasse hinauf, ins Haus der Gräfin Zahradka, dessen Fenster hell erleuchtet waren. Unablässig das entsetzliche Trommeln im Ohr, sieht Polyxena sich im Sturm vorwärts getragen, neben sich das ragende, schwankende, tote Pferd, von dem ein betäubender Geruch nach Kampfer ausgeht. Hoch oben Ottokar. In dem irren Schein der sich kreuzenden Lichter und Flammen der Fenster und Fackeln glaubt Polyxena einen schattenhaften Menschen dahinhuschen zu sehen, bald auftauchend, bald wieder verschwindend, bald da, bald dort. Er ist nackt, wie ihr scheint, trägt eine Mitra auf dem Kopf, doch kann sie ihn nicht genau unterscheiden. Er bewegt die Hände vor der Brust, als rühre er eine unsichtbare Trommel. Als der Zug vor dem Hause hielt, stand er plötzlich am oberen Ende der Gasse, ein Gebilde aus Rauch, ein schemenhafter Tambour, und das Rasseln der Pauke kam wie aus weiter Ferne her. Er ist nackt. Seine eigene Haut ist auf die Trommel gespannt. Er ist die Schlange, die in den Menschen wohnt und sich häutet, wenn sie sterben. Ich, Grundwasser. Die Gedanken Polyxenas verwirren sich. Dann sieht sie das weiße, hassverzerrte Gesicht ihrer Tante Zahradka über den Eisenstäben des Balkons im ersten Stock, hört sie grell und spöttisch lachen und schreien, »Weg da, ihr Hunde, weg da!« Das Brüllen der Menge, die, nachdrängend, die Straße heraufzog, kam näher und näher. »Die Krone! Sie soll ihm die Krone herausgeben! Sie soll ihrem Sohn die Krone geben!« heulten die Stimmen wütend durcheinander. »Ihr Sohn?« jubelte Polyxena auf, und eine wilde, unbändige Freude zerreißt sie fast. »Ottokar ist von meiner Rasse!« »Was? Was wollen Sie?« fragt die Gräfin, nach rückwärts gewendet ins Zimmer hinein. Polyxena sieht von unten den Kopf des Tataren nicken und irgendetwas antworten, hört den beißenden Hohn, der aus der Stimme der Alten klingt. »Gekrönt will er sein? Der Wondrake? Ich werd sie ihm selber aufsetzen, die Krone!« Dann geht die Alte rasch ins Zimmer. Ihr Schatten erscheint hinter den Gardinen, beugt sich nieder, als hebe er etwas auf, und richtet sich wieder empor. Unten am Tor hämmern zornige Fäuste. »Aufmachen! Die Brecheisen her! Die Krone!« Gleich darauf tritt die Gräfin Zahradka wieder auf den Balkon hinaus, die Hände auf dem Rücken. Ottokar, im Sattel des auf den Schultern der Männer stehenden Pferdes, ist mit dem Gesicht fast in gleicher Höhe mit dem ihrigen und nur durch einen geringen Zwischenraum davon getrennt. »Mutter! Mutter!« hört Polyxena ihn aufschreien. Dann schießt ein Feuerstrom aus der Hand der Greisin. »Da hast du deine Königskrone, Bastard!« In die Stirn getroffen, stürzt Ottokar kopfüber vom Pferd. Betäubt von dem furchtbaren Knall, kniete Polyxena neben dem Toten, rief immer wieder seinen Namen und sah nur, daß ein Blutstropfen auf seiner Stirn stand, wie ein Rubin. Sie konnte das Geschehene nicht erfassen. Endlich verstand sie und wußte wieder, wo sie war. Aber sie sah nur spukhafte Bilder ringsum. Ein rasendes Menschengetümmel, das das Haus stürmte, ein umgefallenes Pferd, an dessen Hufen ein grünes Brett befestigt war, ein ins Riesenhafte vergrößertes Spielzeug. Und daneben Ottokars schlafendes Gesicht. Er träumt wie ein Kind vom Weihnachtsabend, dachte sie bei sich. Sein Gesicht ist ruhig. Das kann doch unmöglich der Tod sein. Und das Zepter, wie wird er sich freuen, wenn er aufwacht und sieht, dass er es immer noch hat? Warum nur die Trommel so lange schweigt? Sie blickt auf. Freilich, der Gerber ist doch erschossen. Es kommt ihr alles so selbstverständlich vor, dass die rote Lohe aus dem Fenster schlägt, dass sie wie in einer Insel sitzt, von einem brüllenden Menschenstrom umwogt, dass im Haus drin ein Schuss fällt, genauso absonderlich hallend und ohrenzerreißend wie vorher der erste, dass plötzlich die Menge sich, wie von Entsetzen ergriffen, zurückstaut und sie allein bei dem Toten lässt, dass die Luft um sie her aufschreit, die Soldaten kommen. Es ist nichts Wunderbares dabei. Ich hab doch immer gewusst, dass es so kommen muss. Neu und fast merkwürdig erscheint ihr nur, dass der Tatar mit einem Mal mitten aus der Feuersbrunst auf den Balkon treten kann und mit einem Satz herabspringt, dass er ihr zuruft, ihm nachzugehen. Ein Befehl, dem sie Folge leistet, ohne zu wissen, warum. Dass er die Gasse hinaufrennt, die Hände in die Höhe streckt und dass dort oben eine Reihe Soldaten mit bosnischem rotem Fez steht, die Gewehre an der Wange, und ihn durchlässt. Dann hört sie, dass der Unteroffizier sie anbrüllt, sie solle sich niederwerfen. Niederwerfen? Warum? Weil sie schießen werden? Glaubt der Mensch, ich fürchte mich, dass sie mich treffen? Ich trage doch ein Kind unter dem Herzen, von Ottokar. Es ist unschuldig. Wie könnten sie es töten? Der Keim der Rasse Borivoj, die nicht sterben kann, die nur schläft, um wieder aufzuwachen, ist mir anvertraut. Ich bin gefeit. Eine Salve kracht dicht vor ihr, so daß sie von der Erschütterung einen Herzschlag lang die Besinnung verliert, aber sie schreitet gelassen weiter. Hinter ihr ist das Geschrei der Menge jählings erloschen. Die Soldaten stehen wie Zähne eines Rachens, dicht einer neben dem andern, halten immer noch die Gewehre an der Wange. Nur einer tritt klirrend zur Seite und lässt sie durch die entstehende Lücke. Sie wandert in den leeren Rachen der Stadt hinein und glaubt, das Trommeln des Mannes mit der Mitra wieder zu hören, gedämpft und mild wie aus weiter Ferne. Er führt sie, und sie geht ihm nach und kommt am Palais Elsenwanger vorüber. Das Gittertor herausgerissen, der Garten ein Trümmerfeld, glimmende Möbel, die Bäume schwarz und die Blätter verkohlt. Sie wendet den Kopf kaum. Warum soll ich hinschauen? Ich weiß doch, da liegt das Bild der Polyxena. Jetzt ist es tot und hat Ruhe. Sie blickt an sich herunter und staunt über das Brokatgewand, das ihr weißes Kleid verhüllt. Dann erinnert sie sich. Ja, ja, wir haben doch König und Königin gespielt. Ich muss es schnell ausziehen, ehe das Trommeln aufhört und der Schmerz kommt. Dann steht sie an der Mauer von Sacré-Cœur und zieht die Glocke. Dort drin will ich, dass mein Bild hängt. Im Zimmer des Herrn kaiserlichen Leibarztes Thaddäus Flugbeil steht der Diener Ladislaus Podrucek, wischt sich mit dem Handrücken über die nassen Augen und kann sich nicht beruhigen. Nein, wie sich seine Exzellenz der Knäherr alles sich noch so schön aufkramt hat. Hundsviech, arms, wendet er sich mitleidig an den zitternden Brock, der mit ihm hereingekommen ist und winselnd auf dem Boden nach einer Spur schnuppert. Hast du dich auch deinen Herrn verloren? »Na, lass nur. Wir werden sich schon aneinander gewähnen.« Der Jagdhund hebt die Schnauze, stiert mit seinen halbblinden Augen zum Bett hin und heult. Ladislaus folgt seinem Blick und bemerkt den Kalender. Gut, dass ich sich. Der Knäherr möcht sich schön giften, wenn er wüsst, dass er's vergessen hat. Und er reist, bis die Ziffer 1. Juni erscheint, die verjährten Zettel ab und mit ihnen das Datum der Walpurgisnacht. Ende von Kapitel 9. Ende von Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Gelesen von Hokuspokus.